Ja, hallo und herzlich willkommen beim Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckbeat. Heute ist Samstag, der 10. Dezember 2022. Wir sind heute nicht im Phonodrom. Das ist auch schon unser zweiter Aufnahmeversuch. Mhm. Wir sind diesmal bei mir zu Hause. Und warum es beim ersten Mal nicht geklappt hat, war nicht schlimm, weil so wurde Maha quasi zweimal bekocht. Ja, genau. Ja, das war alles durcheinander mit den Geräten und Technik, die uns verlassen hat, die nicht so funktioniert hat, wie wir das wollten. Genau, und vielleicht haben wir jetzt ein defektes Headset. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt irgendwie nochmal zum Leben erweckt bekommen. Aber wie gesagt, das Setup ist ja zum Glück heutzutage etwas mobiler wie früher. Mhm. Das heißt, wir haben unser gewohntes Podcast-Setup aus dem Studio einfach jetzt hier mit hergebracht, damit wir es noch funktioniert. Wir wissen auch, dass das Setup relativ robust ist. Das war nicht immer so. Auch in der Podcast-Welt war das auch nicht immer so, dass das alles immer einwandfrei funktioniert hatte. Aber ich glaube, mit der Konfiguration, wie wir unterwegs sind, ist es echt ganz gut. Das ist ganz gut, würde ich auch sagen. Ja. Ja, es geht wieder um den Bar-Konvent. Ja, die nächste Folge Bar-Konvent. Ja, das ein paar geben. Beschäftigt uns länger. Genau. Ja, heute geht's um Bitter Amaro, was wir so ein bisschen als Schwerpunkt hatten, aber dann waren doch nicht so viele Bitteranbieter dort, wie wir eigentlich erwartet hatten. Also nicht so viele Cocktail-Bitteranbieter. Ja, genau. Man muss vielleicht unterscheiden, Bitter als Spirituosenart und ein Cocktail-Bitter, was quasi ein, ja auch eine ein Cocktail-Zusatz ist, der auch Alkohol hat, aber eher quasi so eine Art Essenz, die für Cocktails geeignet ist. Sehr, sehr alt, wird schon sehr, sehr lang benutzt. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ja, und dann haben wir auch nochmal Rum dabei, weil es da eine Verbindung gibt. Die werden wir dann auch noch erklären. Mhm. Und weil wir dann eben auch noch interessante Rums kennenlernen dürfen. Genau. In genau. dem Zusammenhang. Da hast du recht. Ja, wir starten eigentlich mal mit einer Suche auf dem Bar-Konvent. Ich hatte von einem Freund von mir eine Flasche Amaro geschenkt bekommen, also ein italienischer Bitterlikör, der sehr gut ist, weil er total biologisch hergestellt ist, nachhaltig, mit allem, was man möchte, zertifiziert, also alles wirklich gut hergestellt, ein gutes Produkt und dazu noch lecker ist. Oftmals gibt es ja Produkte, die auch zertifiziert sind und toll sind und so weiter, die uns aber nicht schmecken. Aber das ist so einer, der passt alles. Also da passt das drumherum und auch die, ja, der Geschmack. Ist denn das wirklich ein Likör? Er hat 33%. Das ist ein bisschen viel für ein Likör. Hier steht da nirgendwo Likör drauf. Das stimmt. Also ich würde sagen, das ist ein bitter Schnaps, also oder Spirituose auf jeden Fall. Wenn du mal auf den Link klickst im Pad, kannst du vielleicht mal die italienische Seite mal aufmachen und kannst da vielleicht mal deine Sprachkenntnisse walten lassen. Ja, das kann ich machen. Also ich habe bis nur drauf geguckt und da steht nichts von Likör. Bist du jetzt müde nach dem ganzen Essen? Ich bin plötzlich müde vom ganzen Essen, ja. Ich habe nämlich heute Maha mit selbstgebackenen Ciabatta verköstigt. Ja, das war sehr, passt auch sozusagen gut zu Italien. Genau. Und ich hatte auch italienische Käsecreme mitgebracht. Also von daher passte das. Ja, hier steht Digestif und nicht Likör. Ah, okay. Also ich denke schon, dass das kein Likör ist. Und man kann es, steht hier auch auf Italienisch, man kann es sowohl mit Eis wie bei Zimmertemperatur trinken. Jetzt weiß ich auch, wo meine Fehlannahme war. Guck mal, oben rechts steht Amaro Bitter. Da ist der passende Bitter. Der sieht genauso aus, außer dass er den Bitteraufdruck drauf hat. Mhm. Der hat aber auch 33%. Stimmt, da geht es aber auf ein anderes Produkt. Das ist ein Link. Genau, geh mal drauf und siehst du, da steht Bitter drauf. Hier steht es nicht drauf. aber der braucht 33%. Das heißt, er hat, ist genauso alkoholisch wie der Amaro, der hier steht. Mhm. Der ist aber wahrscheinlich bitterer. Ja, aber dann trotzdem ein bitter, oder? Ja, aber er ist bitterer. Das steht hier im Italienischen. Chiama i sapori di cheesy, also die eindeutigen Geschmäcker. Also der Amaro bitter ist bitterer als der Amaro. Okay. Und wir haben jetzt den nicht ganz so bitteren. Genau. Aber es ist in jedem Fall eine Spirituose. Okay. Ja gut, ein Likör ist auch eine Spirituose. Likör, genau, ja. Aber schwächer in der Regel. Ja, den, auf den war ich auf der Suche, auf dem Event. Und es gab ja auch dieses Jahr wieder sehr gut organisiert. Ich glaube, früher hatten sie es genannt so italienische Botschaft. Mittlerweile haben auch, also nicht alle, aber viele italienische Händler und Anbieter standen in einer Halle relativ zentral zusammen. Und die hatten vorne so ein Informationsdesk. Ich bin erstmal mit Maha um die ganzen Stände rumgeschlichen, habe geguckt, ob ich es vielleicht so sehen kann. Habe es aber nicht gefunden und bin also dann quasi an den, ja, an das Frontdesk oder ans Informationstresen von den ganzen Ständen gegangen. Und dann waren einige Mitarbeiter bzw. Aussteller da, die mir dann sofort helfen wollten und hatten festgestellt, so ja, sie kennt's, also aber es ist nicht da. Also das Produkt gibt's hier nicht vor Ort. Mhm. Aber dann habe ich gesagt, okay, das ist ja schade, aber können Sie mir denn was Ähnliches empfehlen, ob es halt einen Amaro gibt, der halt quasi biologisch nachhaltig irgendwie gemacht ist. Und daraufhin haben sie uns dann zu dem Produkt gebracht, was wir auch gleich probieren werden. Aber ich würde sagen, wir probieren den Amaro jetzt heute ohne Eis. Ja, wir hatten nämlich vorgestern mal mit auf Eis probiert. Schmeckt auch gut. Schmeckt auch gut. Und lass uns den mal probieren. Ja. Also wir probieren jetzt hier den Amaro. Wie wird es ausgesprochen? Dei Facilisti. Was heißt denn Dei Facilisti? Sag ich gleich was dazu. Erstmal muss ich nochmal korrigieren. Die Bezeichnung Likör hat nichts mit dem Alkoholgehalt zu tun. Es gibt sogar Liköre, eben der berühmte Chartreuse, mit 55% Alkohol. Aber es hat was mit dem Zucker zu tun. Ah, stimmt, genau, Zucker. Also Liköre sind aromatische Spirituosen mit einem relativ hohen Zuckergehalt, müssen mindestens 100 Gramm pro Liter haben. Mhm. Und dieser hat das sicherlich nicht. Also der ist nicht sehr süß. Also praktisch, Liköre sind sozusagen süße Spirituosen. Und willst du was zu dem Namen sagen? Jetzt zum Namen. Das ist schwer zu übersetzen, ist dialektal. Facilisti ist die norditalienische Form, also kommt aus dem Trentin. Das ist also gerade noch so von der Dialektgegend her. Trentinisch ist so der Rand von Veneto. Deshalb wäre das Standarditalienisch Facilisti. Aber es heißt eigentlich dann nicht Facilisti, sondern eher die Faciloni oder so, das sind diejenigen, also auch die Endung Isti ist seltsam. Das sind die Leute, die eben eine ruhige Kugel schieben, die sich das Leben, das Dolce Vita, dem Dolce Vita frönen. Also der Leute, die es sich gut gehen lassen. Das ist also der Amaro, der Bequemen sozusagen. Okay. Genau, und den habe ich, also wie gesagt, auch ein Freund von mir, der den gekauft hatte, dort lokal. Den gibt es halt, ja, es hat Norditalien, dementsprechend, die fahren halt relativ häufig dorthin und haben mir den mitgebracht. Ja. Und genau, aus dem Ort Trentino, glaube ich. Nee, Trentino ist die Gegend. Achso, ist die Gegend, aber ist, glaube ich. Trient ist der Ort. Trient, genau, richtig. Ja. Und genau, den haben wir jetzt mal im Glas, 33%, wie gesagt. Eine leichte Trübung hat er drin, ist halt nicht gefiltert. Der ist halt. Sieht das so ein bisschen aus wie eine Apothekerflasche? Ja. Eine dunkelgrüne Apothekerflasche. Und ja, sehr robust, die Flasche schwer auch. Riecht auch sehr kräuterig auf dem Etikett. Das ist halt in grün gehalten, wegen der ganzen biologischen Sache. Steht da nochmal ganz dick Biologico drauf. Und dann sind da auch noch die Kräuter abgebildet, die drin sind. Enzian. Oh, das müsste man jetzt alles wissen, was das für Kräuter sind. Auf der Seite, die verlinkt ist, steht es nochmal in groß da. Kannst du es vielleicht besser nochmal Ja, da können wir noch mal gucken. Moment, wieso finde ich das jetzt nicht hier? Ich bin im falschen Fenster. Oh, warte, Bett. Ja. Ja, wie so oft. Du willst den Zeile 36, möchtest du angucken. Ja, es muss leider noch mal laden hier. Irgendwie ist, weiß ich nicht. Zeile 36, sagst du? Ja. Dann gucke ich noch mal. Aber wir können ja erstmal trinken und was zum Geschmack sagen. Und dann. Also Geruch. Sehr kräutrig, medizinisch. Wirklich so. Wie so ein Hustensaft. Der ist auf der einen Seite ein bisschen frisch. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen weihnachtlich. Aber erstmal sehr lecker. Ich kann keinen. Ja, ich weiß, wo das herkommt. Der weihnachtliche Geschmack. Da sind zwei Kräuter drin. Oder da ist Zimt drin und Nelke. Zimt und Nelke. Und das macht man oft ins Weihnachtsgebäck beides. Die anderen Sachen sind untypischer. Sie haben Verbene drin. Ah, okay. Schmeckt man auch raus. Enzian. Und sie haben Absinth. Ist da noch drin. Und dann eins, was ich nicht kenne, Arctium Lappa. Heißt auf Italienisch Bardana. Da muss ich, bin ich jetzt wirklich überfragt. Mal gucken, was ich da finde. Da muss ich jetzt mal wirklich die Wikipedia bemühen. Da ist es. Denk mal so. Banana gibt es ganz viel. Da ist es. Arctium. Jetzt muss man noch wissen, wie das auf Deutsch heißt. Große Klette. Ja, so sieht's auch aus. Butzenklee, kurz Klette genannt. Ja, genau. Wusste gar nicht, dass man daraus was Geschmackvolles machen kann. Mich auch nicht. Und wir können halt den Link mal. Schmeckt immer gut. Mal verlinken, den Link mal verlinken. Ich bin auch heute schon wieder komplett durch. Ja, oh, wirklich lecker. Also man merkt den Enzian-Geschmack durch. Ja. Und man merkt auf jeden Fall Zimt und Nelke, ja, würde ich auch sagen. Und Verbene, ganz deutlich. Die Verbene finde ich auch sehr dominant. Und dann sehr dominant. Und danach kommt für mich so ein bisschen diese weihnachtlichen Noten. Genau. Und der Rest ist so ein bisschen dann außenrum vom Geschmack her. Ja. Aber es passt und das hatten wir gestern nicht, als wir es mit Eis getrunken haben. Dieser weihnachtliche Touch kommt erst, wenn man es warm trinkt. Genau, ja, also, das stimmt. Zimmertemperatur trinkt. Aber wirklich schön. Wirklich schön. Also ganz, also fast so eine Art Geschmacksexplosion, weil so viele Sachen drin sind. Also Enzian schmeckt man durch, Verbene, sehr betont. Und eben aber auch diese Weihnachtsschmecker. Aber wie gesagt, vorgestern mit dem Eis auf Eis hat es nicht so geschmeckt, da war es eher frischer, fand ich. Ja. Da kam so ein bisschen eher diese, sag ich mal, Zitrus-Varianten. Ja, das ist ja nun auch in der Verbene drin. Genau, ja. Da kam die eher zur Geltung als auf Eis, als jetzt quasi bei Zimmertemperatur. Ja. Ja. Ja, und diese sehr starke Bitternote kommt wahrscheinlich vom Absinth. Genau, ja, das stimmt. Das schmeckt so ein bisschen auch wie der typische Absinth. Ja, ja. Hat ja auch so diese Färbung, diese trübe Färbung ist so ein bisschen ein Stich ins Grüne. Ja. Also erinnert sehr an Absinth. Aber nur 33%. Genau, aber ich finde auch nicht so, also dadurch, dass natürlich noch andere Kräuter drin sind, schmeckt es halt nicht wie ein Absinth. So ja, ja. Sondern sehr, also wie ein schöner, bitter, ja. Muss man sagen, sehr gut. Und es schmeckt auch nicht süß, aber nee. Es sind ja unter 100 Gramm Zucker, sonst wäre es ein Likör. Also es schmeckt nicht sehr süß. Es ist eigentlich tatsächlich auch sowas, was man tatsächlich gut als Kräuterlikör so nach dem Essen trinken kann. Also wir hatten es ja gestern mit Eis, also sozusagen als Aperitif, das geht sicherlich auch. Aber ich finde jetzt auch so nach dem Essen sehr angenehm. Finde ich es auch sehr angenehm. So, ich habe schon mal gespült. Ja, so. Erzähl. Nachhaltig im Geschmack. Also der Geschmack bleibt im Mund. Du musst jetzt also nicht nur das Glas spülen, sondern auch noch so ein bisschen den Mund. Ich habe auch gerade ordentlich einen Schluck genommen. Ja, auf jeden Fall war natürlich die Firma nicht vertreten mit ihren Produkten. Natürlich aber ist das nicht. Schade. Schade. Aber na, ist ja wohl auch eine sehr kleine Firma, ob die nun unbedingt. Gut, jetzt eine kleine Firma. Zu dem Amaro, wo wir jetzt kommen, ist ein Ein-Mann-Betrieb. Also das okay, ist noch ja, das stimmt. Jetzt kommt der Ein-Mann-Betrieb. Aber das ist auch hier nicht. Wenn du das hier anschaust, Cimonet di Loris, da ist ein Name. Also ich denke wirklich eine relativ kurze Telefonnummer. Also das wird auch nicht jetzt hier so eine Riesenanlage sein. Na gut, man weiß es nie. Ja. Ja, jetzt der Ein-Mann-Betrieb. Genau. Den haben wir dann ersatzweise entdeckt. Wir hatten halt gefragt und dann hattest du noch gesagt zu der Frau, die doch sehr hilfsbereit war und dann auch noch ihr tolles Englisch unter Beweis stellen wollte. Und dann hast du gefragt, was gibt's denn als anderen Ersatz? Und dann hat sie uns sofort einen empfohlen und sogar noch dahin geführt, der eben auch biologisch ein Amaro herstellt. Und das ist tatsächlich ein Ein-Mann-Betrieb, genau. Genau, dann sind wir gelandet bei Amaro Rubino. Und auch passend, der Geschäftsführer war auch da. Und zwar heißt der Matteo Rubino, also er heißt auch wirklich so. Dementsprechend hat er uns dann seinen Amaro präsentiert. Und er hat es natürlich als Signature Drink auch so gemacht, dass Rubino passt. Rubino ist ja der Rubin. Und es hat tatsächlich so eine rötliche, genau, rubinartige Farbe, das Getränk. Genau. Ja, und er stellt es halt her aus biologischen Zutaten. Und ich habe den ersten pur probiert und war so begeistert, dass ich, glaube ich, vor Ort schon fragte, wo ich denn das Zeug bekommen kann. Ja, also Hackbeat hat ihm da eine Flasche abgekauft. Genau, und dann Nummer 4. Vor Ort. Und dann am nächsten Tag Nummer 4. Ja, und wirklich, das ist eigentlich keine Verkaufsveranstaltung. Nee, gar nicht. Ist schon schwierig, das hinzubekommen. Aber ja, mal schauen, ob sich der gelohnt hat, der Kauf. Genau, und ich fand jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich war nur so, ich sage überrascht, dass Peter also gleich den unbedingt haben wollte. Also der war sofort. Der war schon gut. Das ist klar. Probier mal. Also die Flasche ist etwas anders. Das ist eine durchsichtige Flasche. Ist auch ein ganz klares Getränk. Genau, ist 700 Milliliter. Er muss es wohl ganz gut machen, weil er hat nämlich dieses Jahr, also 2022, den World Liquor Award gewonnen für World's Best Herbal Drink. Also, ja, du musst bedenken, du bist ja in der Kategorie biologisch. Ja. Und da wird es sowieso nicht so viel geben. Ja, ja. Denke ich mal. Also weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch nochmal eine eigene Kategorie ist, die man dann auch, mal gucken. Und genau, jetzt er hat auch glücklicherweise jetzt auch eine deutsche Homepage. Also scheinbar ist der Markt in Deutschland ihm jetzt auch wichtig, hat die Homepage auf Deutsch übersetzt. Ja, aber er hatte ja, als wir da waren, da suchte er ja noch. Genau. Nach jemandem, der es vertreibt, da haben wir ihn ja noch empfohlen an unseren Großlieferanten, nicht Amazon. Ja. Der andere. Und da hat er. Flasche ist auch schön gemacht. Die Website ist auch schön gemacht. Genau. Das ist sonst gar nicht so. Sonst haben die ja immer ihre Kernkompetenz im Alkohol. Ja, die Website ist auch schön. Die Flasche ist auch schön. Das Etikett ist auch biologisch. Also quasi mit. Ist wiederverwendbares Papier. Der hat auch einen biologischen Kleber verwendet. Mhm. Auch als auf den Flaschen. Auf der Webseite ist er auch zu sehen. Genau. In der richtigen Position. Und er macht es wirklich sehr, sehr liebevoll, auch nicht in großen Stückzahlen. Mhm. Baut er halt sein Amaro. So, probier mal und dann kannst du mal vorlesen. Ja, er riecht ein bisschen medizinisch. Ja. Obwohl das jetzt keine medizinische Flasche ist, im Gegensatz zu der anderen und zu der, die wir gleich noch nutzen werden. Also der ist nicht. Er riecht aber medizinisch. Mhm. Aber probieren. Hat nur 25% Alkohol. Sehr lecker. Hat natürlich den Amaro-Geschmack, also sehr bitter. Ja, was heißt sehr? Also ein bitter. Aber nicht so. Der hat noch eine leichte Süße drin. Also was ist da? Da macht das ja viel Zucker hat. Also er geht wahrscheinlich tatsächlich in Richtung Likör. Also Aromen von Kamille und Holunderblüten. Ja. Und unvergleichbare Güte von Voralpenhonig, da kommt auch der Zucker her. Da ist Honig drin. Blumige Noten. Ganz leicht deutlicher Honiggeschmack. Das haben wir schon genau empfinden, die vor allem durch Josp, was auch immer Josp ist, und Thymian, Lorbeere und Salbei hervorgerufen werden. Josp? J-O-S-P? Y-S-O-P. guck mal hier, wenn du, vielleicht ist auch nur ein Übersetzungsfehler auf der Homepage, wenn du bei denen gehst auf Entdecken und nee, ISOP. ISOP heißt es tatsächlich. Was ist ein ISOP? Ist ein Halbstrauch aus der Familie Lippenblütler. Okay. Steht in Wikipedia. Kannte ich auch nicht. Sieht hübsch aus. Mhm. Sowas blau, sowas violettes. Genau. ISOP, allgemeine Verbreitung. Da muss man gucken, was da gebraucht wird. Genau, ISOP, also Lorbeeren, Salbei. Gewürz, ja. Wiesenkümmel, Löwenzahnwurzel und für Salat und Gemüse. Wichtiger Bestandteil des Chartreuse-Likörs. Und der für die Parfümzubereitung, das stimmt. Mhm. Es hat so einen ganz leichten Parfümtouch. Ja. Also er ist auf jeden Fall klar und von der Farbe her eher so ein bisschen rötlich, bernsteinfarben. Mhm. Und doch wirklich sehr, sehr lecker. Ja, lecker. Auf jeden Fall. Also richtig. Ich finde auch diese Parfümnote ist gut, mhm, weil die auch dezent ist. Ah ja, hilft bei Vergiftungserscheinungen. Ne? Und bei Husten und Verdauungsbeschwerden. Naja. Ist doch super. Aber richtig gut. Also ich finde wirklich toller Geschmack. Ja, wirklich sehr angenehm. Und ist auch ein nachhaltiger Geschmack. Ja, also durch diese diesen Honig, der nimmt natürlich so ein bisschen Geschmack auch mit, wenn er so quasi im Gaumen wegfließt, dann, weil halt Honig so ein bisschen dickflüssiger ist, so hat man auch so einen leichten, dickflüssigen Nachgeschmack, wo halt die Kräuter noch drin sind. Und ist halt ein sehr gefälliger Drink. Was war noch? Wenig Alkohol, hast du gesagt? Ich glaube 25%. 25%, ja. Kann man wirklich gleich nochmal einen Schluck nehmen. Machen wir, ja. Ist wirklich sehr gefällig, sehr angenehm, so ein süßlicher Geschmack. Honig schmeckt man richtig raus. Holunder schmeckt man ein bisschen raus. Also ISOP kenne ich nicht. Deshalb war mir nicht klar, wie der schmeckt. Aber es hat halt so eine Parfümnote und das ist wahrscheinlich ISOP. Mhm. Also, wie gesagt, der erste Geruch, das riecht so ein bisschen nach Medizin, aber schmeckt nicht so. Mhm. Und dann wirklich ein sehr angenehmer harmonischer Geschmack. Mhm. Also diese Honignoten, Holundernoten, Bitternoten, aber ein Bitter, der nicht so bitter ist. Also ein Bitter, ein Einsteiger-Bitter sozusagen. Würde ich auch sagen, ja. Kann man also als Einsteiger gut trinken. Und ich meine, wenn du das vergleichst, was man uns anbietet in Deutschland mit Underberg und so, das ist doch mal eine ganz andere Kategorie. Ja. Das ist nicht eine Kategorie, das ist 3 Kategorien besser, würde sagen. Das ist wirklich gut. Und dann ist es noch komplett biologisch. Mhm. Also klar, natürlich kannst du diese ganzen Kräuter da biologisch zukaufen. Ja, hat auch das entsprechende Gütesiegel. Ja. Und er kauft ja auch lokal ein. Also genau, hat er auch gesagt. Vor Ort. Also bestimmt alles. Ja, hier steht ja auch mit typischen Kräutern des Voralpen-Seegebiets. Also Lago di Garda, Iseo-See und so. Das ist da alles in der Gegend. Sehr schön. Ja, richtig schön. Er schmeckt auch so ein bisschen nach Wiese. Also. Ja, genau. Ja, ich finde ihn auch. Also ich finde ihn sehr, sehr angenehm. Ein toller Drink. Und muss man wirklich sagen, kann man so trinken. Ich habe auch schon, wie gesagt, ich habe keine, das ist der Rest der Flasche. Also ich habe sonst keine mehr. Und ich habe ja, wie gesagt. Du hast ja dann verschenkt oder hast du jetzt schon 4 Flaschen getrunken? Ich habe verschenkt und ich habe natürlich auch schon etwas konsumiert. Mhm. Aber kann man wirklich gut tun. Und wie gesagt, ist leider schon die letzte angebrochene Flasche. Mhm. Ich muss mal nachbestellen bei ihm. Ist auch preislich total okay. Also wir hatten vorhin den anderen, der lag bei 24 Euro für die 0,5er Flasche. Und hier bist du bei 0,7 bei 29 Euro. Ja. Ja, bestell einen mit für mich. Ja. Wenn du demnächst bestellst. Also ich glaube, den möchte ich haben. Beziehungsweise, ich kennte auch jemanden, der das geschenkt haben möchte. Ja, ich glaube auch. Das ist, das macht sich ganz gut, gell? Ah, der ist wirklich gut. Oh. Bin wirklich jetzt auch plötzlich begeistert. Wir haben auch vor Ort als Cocktail mal getrunken. Mhm. War auch das gut. War auch ganz mich. Gut. War auch gut. Aber ich finde, das ist eigentlich einer, der hat auch so viele Geschmacksnoten im Cocktail. Klar, ein guter Barman kann im Cocktail natürlich die Geschmacksnoten dann nochmal rausziehen durch bestimmte Kombinationen und so. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schade, wenn das an sich schon so gut schmeckt. Hm? Ja, der Cocktail, in Anführungszeichen, der uns angeboten wurde, beziehungsweise der Longdrink, war nichts anderes als mit Tonic. Und dazu eine Zitronenzeste und ein bisschen Thymian mit dabei. Mhm. Und den Thymian hat er vorher ganz kurz mit dem Feuerzeug angeröstet. Ja, stimmt, da erinnere ich mich auch. Das hat natürlich auch nochmal einen besonderen Effekt. Und hat den quasi dann damit reingemacht. Ja, ich erinnere mich an das diese Thymian-Geschichte. Das haben wir jetzt hier nicht. Das kommt auch sicherlich nochmal gut. Mhm. Ja. Und klar, der Bitter-Charakter von Tonic ist anders als der Bitter-Charakter von Bitter, von Amaro. Ja. Das ist natürlich auch immer schön, weil du diese beiden unterschiedlichen Bitternoten nebeneinander hast. Also kann ich auch sehr empfehlen. Ja, also wirklich sehr tolles Produkt. Kann ich nur empfehlen. Probiert's aus. Ich würde aber sagen, wir lassen nochmal Matteo ganz kurz selbst nochmal zu Wort kommen. Ja. Weil er war so freundlich und hat uns dann ein Interview gegeben. Er war ein bisschen skeptisch, weil er wirklich nur in einem Betrieb ist und gar nicht so wusste, was er jetzt erzählen soll. Und wir haben ihm gesagt. War trotzdem gut. Also wir werden es hören. Genau. Schönes Interview. Genau. Martin hat mit ihm gesprochen, würde ich sagen. Matteo, dann sag uns mal, erzähl uns ein bisschen was zu deinem Produkt. Und los geht's. Ja, we are here at Amaro Rubino. And there's Matteo Rubino, who invented this Amaro. All right. And we came here because we were looking for biological Amaro. And it seems that you're the unique person to have it here. Not the unique, but one of the first in the market to gain a certification like this. Yeah. All the ingredients of my Amaro came from biodynamic and organic agriculture. I made this in my kitchen. And I spent 2 years experimenting, mixing the herbs in alcohol, and walking in the woods, talking with the small growers and farmers, and so I selected. In this way, I selected these ingredients are typical from my area. Mm-hmm. They are typical from my area. That is the Prealpi area, north of Italy, 50 kilometers north of Milan, near the Swiss borders. Is an area rich of lakes, and the smaller mountains are called Prealpi, before the Alps. And so that's it. 20 ingredients from the honey, local organic honey, and chamomile, elderflowers, wild herbs, more common herbs like thyme, laurel, sage, and other things. Mm-hmm. The philosophy behind the Amaro is a green philosophy. Every day we try to make Amaro Rubino more green, from the production processes to the packaging details. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. And I've seen that there's one exception, that you have licorice from southern Italy. Yeah. My grandparents came from south of Italy, so I wanted to include also Calabrian licorice, that is very high top quality licorice, and is like an homage of my grandparents. Yes. Mm-hmm. Because it's very is a very biographic recipe, yeah. You know. And why did you want to make an Amaro? Because, well, that's not... I was born for as a liquorist for passion. Mm-hmm. I spent many years to mix everything in alcohol, and to spend many nights with my friends, my parents, to try this my experimentation, and then I wanted to make things more seriously, and so here we are. Yeah. I'm in love with Amaros. Mm-hmm. It's a very traditional liquor in Italy, so I wanted to do Amaro. But I think your Amaro is somewhat different. Yeah. Because it's not so bitter. Yeah, yeah. You know, Amaro means bitter. Yeah. So yeah, one would expect a very it's a contradiction in bitter terms. Drink, and yours is there's slight bitterness, of course, because yeah. it's Amaro. Yeah. But it's more. I think it tastes more like not sweet, but there's some sort of some lavender kind of taste. I would say lavender is not inside, but many people tell me I taste lavender. Yes, it's very. You can taste a floral sensation, honey, chamomile, and elderflowers. I wanted to do not a traditional amaro, to make a difference. Yeah. And so is the reason why I wanted to do something more delicate, complex but delicate. 25 ABV, so it's not so strong. No, not so strong. Yeah, but what is it that makes this special taste? Because I can taste the honey and elderberry. Chamomile. That's chamomile. Yeah. It's the chamomile that makes this perfume-like taste. Yeah. There is also the spicy must taste. Must be something else, I think. The spicy taste is given from the caraway. You know what is? It's like cumin. Cumin. Ah, yeah. So it's very spicy, but not it's not the North African cumin. Mm-hmm. It's an herb that grows in Alpinian area. Mm-hmm. And what's it's very called? Spicy. Caraway. Carum carvi is the Latin term. Mm-hmm. Okay. Yeah. Yeah. That's very interesting. Yeah. And so you made it, and now you have to get it on the market. Yeah. So that's another big thing, because you have to find a bottle and so on. So we are very young, because we were born in 2020, and so before the pandemic, the COVID, and then the COVID arrives, and we see that the bar, restaurant are closing. Oh, what we can do? But after some months, we have many confirmation about the value of Amaro, because when the restaurant and the bars after the first lockdown open, we see that the Amaro was working as its best. Now, the 2022 is our important year, because we had many results. We also awarded by the jury of World Liquor Awards as World's Best Herbal Liquor. Yeah. So we have. I think it's rightfully, because it's really very special. Yeah, and the same year, this year, we started to export USA and Australia. So I think it's good for us, because we are very happy. Yeah, now you're coming to Germany too. Yeah. Yeah, I hope so. Yeah. And do you think that this bar convent is good for you? Could you have contacts with the right people? I'm happy, because I can tell about my Amaro here in Berlin. It's a very good opportunity, and to share my experience to people. So I'm very happy, and I hope that it will be also a start in Germany. Yeah. Well, I think you will be successful, because Peter, who is very skeptical about new drinks, already bought three bottles. So It's yeah, taking off. Yeah, I'm very glad. Yeah. This. Well, thank you very much. That was very interesting. Thank you. And good luck for your Amaro. Thank you. So, zurück sind wir. Ja. Na, ist doch immer wieder interessant. Ja, ich finde auch. Auch so der Enthusiasmus, das ist einfach mal, ja. Es gehört auch irgendwie dazu. Fand ich auch. Also, ist ganz, ganz lustig. Bei uns auf der Instagram-Seite gibt es auch Fotos von ihm. Mhm. Er sieht auch, ja, sieht auch cool aus, ein cooler Typ. Das Produkt und Co. könnt ihr dann auch da nochmal sehen. Also, wie gesagt, ich kann sehr empfehlen, nochmal begleiterscheinend zu diesen Podcast-Folgen oder allgemein zu unserem Podcast-Folgen unseren Instagram-Account auszuprobieren. Leider weiß ich nicht, wie das ist, wenn man nicht bei Instagram registriert ist. Dann kann man, glaube ich, nur beschränkt gucken. Ich weiß nicht, wie das überhaupt ist. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Aber ja, das lohnt sich. Ja, da muss man mal einen Fake-Account anlegen. Genau, richtig mal zum Viewer-Only-Account vielleicht im Zweifelsfall. Genau. Nee, ist schon toll. Das Produkt, und wenn du so siehst, diese Italiener, wir waren da ja nun sozusagen an der Embassy. Ja. Da sind so viele so super talentierte Leute. Ja. Meine Güte. Ja. Das stimmt. Also ich fände es auch cool, weil es hatten wirklich einen Mikrostand gehabt. Es war wirklich so ein, wie weit breit war der? 1,20 Meter vielleicht. Naja. Also mehr war da nicht Platz. Aber wirklich, finde es auch cool, dass die Möglichkeit den Leuten bieten, sich zu präsentieren. Weil das ist ein Ein-Mann-Betrieb. Naja, so ein auf der Messe quasi einen Messestand zu machen, wäre, glaube ich, also ja, ist sonst nicht möglich. So eine kleine Firma überfordern. Und da wird es halt dann gemeinschaftlich geteilt. Genau. Und ja, und das bringt ja auch Italien als Ganzes nach vorne. Also das ist schon eine vernünftige Entscheidung. Ja, sehr gutes Konzept. Also muss ich sagen, fand ich eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Gut, von bitter zu bitter. Wir waren ja auch bei The Bitter Truth, also bei meinem Vetter. Ja, genau, müssen wir einen Disclaimer machen. Disclaimer, genau. Dass du da verwandt bist. Wir sind da verwandt, genau. Und hatten dann mit Alex drüber gesprochen, was bei denen so die letzten Jahre passiert ist. War jetzt auch für die das erste Mal Barconvent in der neuen Location, quasi den Testrun letztes Jahr, wo wir waren, haben sie nicht mitgemacht. Sondern haben das Ganze erstmal beobachtet und gesagt, sie steigen dieses Jahr ein. Und das Gespräch, wenn wir nachher hören, ich fand das als Unbeteiligter sozusagen sehr interessant. Weil doch nicht, es geht nicht einfach nur jetzt um Bitter Truth oder um Bitter, sondern es geht um die ganze Szene. Die ganze Szene. Das gab interessante Einblicke. Genau, also bei, vielleicht vorneweg, bei Bitter Truth gibt es nichts wirklich Neues. Was haben sie die letzten Jahre gemacht? Zwei Corona-Jahre. Sie haben sich ein bisschen mal um Werbematerial, Homepage, Kontakte und Co. drum gekümmert, also ein bisschen Housekeeping. Ne? Haben sie gesagt, sie haben Ideen für neue Produkte, aber ihr wollt es nicht verraten, auch nicht bei uns im Podcast. Aber ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es gehen wird. Ja, man hört schon, also er verrät es nicht, aber man hört schon so ein bisschen was durch. Genau. Also auch da, in der Hinsicht, ist das Interview interessant. Genau, also Morto kam und sie haben mal durch auch ein bisschen, wie gesagt, Housekeeping gemacht, mal durch ihre Produkte mal nochmal durchgetrunken. Vielleicht sagst du nochmal schnell, weil nicht alle Hörer sich erinnern, was The Bitter Truth eigentlich, was die machen. Also ihre Kernkompetenz, glaube ich, wo man sie kennt, sind Cocktailbitter. Also und viele kennen vielleicht Angostura, House of Angostura. Ja, da haben wir noch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. die machen halt Cocktailbitter, hochwertige Cocktailbitter. Für Bars, sie genau. Sie kommen halt selber aus der Bar-Szene. Genau. Sie haben halt gedacht, sie haben halt gesagt, was brauchen wir eigentlich? Und dann haben sie gesagt, okay, wir produzieren jetzt Sachen, die man in der Bar braucht. Genau. Aus der Sicht der Leute, die Bars betreiben. Genau. Und das ist eben auch das besondere Geschäftsmodell. Und das ist, glaube ich, auch aufgegangen. Genau, ist aufgegangen. Natürlich machen sie noch andere Produkte. Also Bitter Truth macht nicht nur Cocktail Bitter, sondern auch Gin, Rums und so weiter. Ja, das ist ja dann nachher und unser Likör, Übergang zu. Genau. Und eine Firma gehört dazu, kennt man vielleicht auch noch. Bitter Truth ist so quasi die Linie rund um die Cocktailbitters und halt die Liköre und Gins und Co. Und dann gibt es noch die Firma, beziehungsweise das Brand Tiki Lovers. Da ist halt so ein Rum-Brand rund um die Tiki-Cocktail-Kultur. Und da ja, haben wir quasi auch gleich nochmal einen Drink, den wir zu uns nehmen können. Ja. Ich gehe dir mal kurz mischen. Willst du mal ganz kurz was nochmal zu Bitter Truth bzw. zur Tiki-Kultur sagen? Ja, Tiki-Kultur. Das ist natürlich Südsee eben, da kommt das ja her. Da gibt es natürlich viele, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das ist auch im Interview, müssen wir gleich nochmal gucken. Das Problem mit Tiki ist natürlich, dass man heute sagt, ja, das ist so ein bisschen Aneignung, wenn wir halt diese Kultur jetzt hier wegen Mode oder wegen Cocktail uns entsprechend aneignen. Und ja, wie gesagt, es kommt aus Polynesien und Tiki ist eigentlich so eine Holzschnitzerei. Das sind diese Figuren aus Holz, die dann eben auch so ein, ja, wie soll man sagen, sakralen Charakter haben, immer für Zeremonien verwendet werden. Man weiß nicht so genau, das ist vielleicht ähnlich wie beim Voodoo, so ein bisschen entstanden auch erst aus dem Kontakt mit den Europäern, die dann ihre heiligen Figuren hatten und so. Und genau, das ist eigentlich diese Sache. Und wie gesagt, das ist in der ganzen Südsee in Polynesien verbreitet. Und diese Assoziation mit dem Cocktail kommt, glaube ich, vor allen Dingen aus Hawaii. Weil das dort eben wie überall in Polynesien verbreitet war und dann in Hawaii eben auch diese Verbindung zu den Cocktails bekommen hatte und dann eben auch so eine Art Modestil wurde in den 90ern, war dann das auch so ein bisschen in der alternativen Szene verbreitet. Da gibt es das sogenannte Tiki Revival und dann ist das sozusagen über uns gekommen. Aber inzwischen ist es in den USA auch wieder recht verpönt, weil die Leute sagen, ja, das ist Cultural Appropriation, wenn man dann aus solchen Bechern trinkt und so. Aber es ist eben die Frage, ob das wirklich, ob das eine gute Reaktion darauf ist, denn wahrscheinlich ist die Tiki-Kultur, also gerade diese Geschichte mit den sakralen Skulpturen, hängt das auch damit zusammen, dass es erst in Kontakt mit den Europäern möglicherweise entstanden ist. Das ist nicht ganz klar. Ja. Das hat er uns auch gesagt. Das ist ja, man muss dann heute, also auch, wenn man so ein Brand hat, auch ein bisschen aufpassen, auch in der Wortwahl und auch gegebenenfalls, in welchen Markt man reinverkauft. Weil wie du schon sagtest, da gibt es halt auch Länder, die das Ganze etwas verbissener sehen, da muss man vielleicht ein bisschen feinfühliger unterwegs sein, als vielleicht auch in anderen Ländern. Also wichtig ist natürlich, denen das jetzt nicht zu verschmälern oder zu, was sonst irgendwas damit zu tun, sondern schon respektvoll damit umzugehen. Aber es fällt auch denen sehr schwer. Ne? Das haben sie uns auch immer gesagt. Das ist nicht so einfach. Ja. So. Ja. Also es sind auch und die Tiki-Kultur ist auch nicht, die ist auch divers. Es ist halt auf Hawaii was anderes ans, auf Neuseeland. Genau. Und das muss man vielleicht auch nochmal sehen. Und ich könnte mir vorstellen, diese Frage mit der Cultural Appropriation stellt sich vielleicht mehr in Kontakt mit den Maori auf Neuseeland als jetzt auf Hawaii. Genau, ja. Also ist eine schwierige Frage. Aber wir trinken jetzt was aus dem Sortiment Tiki Lovers. Die haben einen Ananasrum, den ich auch sehr lecker finde, auch pur sehr lecker finde. Ja. Und bei Ananasrum denkt man ja immer an den Painkiller, der traditionell mit dem Passersrum gemacht wird. Passer ist die vulgäre Form für Purser auf den Schiffen. Genau. Der hatte halt speziellen Rum und daraus hat sich eben eine Marke auch entwickelt, Passersrum, und die haben halt das Konzept des Painkillers entwickelt, einen Cocktail, der aus Passersrum, Ananassaft, Orangensaft ein bisschen, genau, etwas weniger, besteht, und das Ganze wird dann gekrönt mit etwas Muskatnuss. Herr Müller, Herr Müller, Muskatnuss, Herr Müller. Ja, und du hast es jetzt nachempfunden. Genau, ich habe jetzt, kein Ananassaft dran, weil der rum schon mit Ananas. Genau, ich habe jetzt eine. Ersetzt ist. Ich habe jetzt quasi die Painkiller. Riecht aber schön nach Ananas. Hackpit-Variante genommen. Ja, du hast einen anderen, keinen Orangensaft. Genau, ich habe, erzähle ich gleich dazu was dazu. Genau, ich habe quasi so eine leichte Anpassung im Rezept vorgenommen, hat es für den Haus gebraucht. Wir haben auch schon vorgestern schon mal vorgetrunken, also haben wir schon für gut empfunden. Und zwar nehme ich den Tiki Lovers Pineapple Rum. Also es hat natürlich einen Rum mit natürlich schon anderes Geschmack drin. Nehme dann nicht Creme de Coconut, sondern ich nehme dann Coconut Creme de Coco. Creme de Coco, genau, nehme ich dazu. Ja, hattest du ja also, hatte ich nicht, sondern ich nehme Coco, ja, Coconut, andersrum, Kokos-Sirup mit dazu. Ja. Und statt Orangensaft habe ich hier einen Mangosaft, ohne also kein gezuckerter Mangosaft, sondern nur mit natürlichem Fruchtzucker und den shake ich dann kurz. Eiswürfel dazu. Also sehr weit entfernt vom Original, aber trotzdem sehr lecker. Genau, der Spirit. Ich finde sogar dieser Mangosaft hat nochmal eine extra Geschmacksnote. Ja. Dadurch kommt nochmal ein bisschen was rein. Es wirkt noch ein bisschen exotischer. Ja, finde ich auch. Und ich würde sagen, der ist sehr, sehr gefällig zu trinken. Mhm. Ja. Also zwei Teile Tiki Lovers Ananas Pineapple. Zwar ein Teil von dem Kokoslikör, Kokos, Mensch, wie heißt's auf Deutsch? Kokos, Kokosmark? Nee, du hast jetzt Sirup. Genau. Sirup, genau, Kokos-Sirup. Genau. Ein Teil von dem Mango. Und dann kurz durchshakern und los geht's. Ja. Ja. Nee, ist wirklich ein ganz tolles Getränk, auch in dieser Variante. Muss man einfach mal sagen. Schmeckt sehr frisch, aber nicht süß. Ja. Also nicht so übersüß. Es ist, finde ich, hat schon so ein bisschen was Exotisches, aber es ist nicht so, wo du denkst, die Zunge klebt dir irgendwie dann am Gaumen fest, sondern es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Hat auch eine gewisse Säure drin durch den schmalen Rum und auch durch die Ananas, die ist ja auch ein bisschen scharf, die ist ja nicht nur süß. Und ich glaube, mit den anderen Komponenten kommt es doch wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also die Experten schwören ja alle auf Jaja, Kokosnusscreme. Ja. Und unser Getränkelieferant, sag nur Feinkostflüssig, hat die auch im Programm. Habe ich neulich mal bestellt, hätte ich mitbringen können, eine Dose. Das Problem ist halt, die Dose ist halt 750 Milliliter. Ja, die musst du halt aufbrauchen dann. Du musst sie aufbauen. Das kannst du nicht aufbewahren. Ja. Die wird schlecht. Das heißt, wenn sie offen ist, da ist zwar viel Zucker drin, das heißt, es hält schon ein bisschen im Kühlschrank, aber wenn das Problem im Kühlschrank ist, dann flockt das aus. Ach, ist alles Mist. Ja, darum nutze ich halt den Sirup. Den kannst du bei Zimmertemperatur gut aufbewahren. Die wird nicht schlecht. Das ist auch eine relativ gute Qualität, die ich da gekauft habe. Und ich finde dann, wenn du gerade diesen Kokosnussgeschmack mit reinhaben möchtest, ohne dass es komplett nach Zucker und sonst irgendwas schmeckt, ist das schon eine ganz gute Variante. Naja, ich hatte mir dort bei unserem Provider drei Dosen bestellt und dann eine aufgemacht, mir einen Painkiller gemixt und dann war die Dose kaum angebrochen. Ja, klar. Du brauchst nicht. Mach ich mit der Dose. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache ein thailändisches Curry. Ja. Und das, muss ich sagen, wird auch sehr lecker damit. Da ist zwar verhältnismäßig viel Zucker drin, aber das ist natürlich ein schöner Gegenspieler zu der Schärfe im Thai Curry. Ja. Also da kann man schon schöne Sachen mitmachen. Also man kann es zum Kochen benutzen und den letzten Rest habe ich dann für einen weiteren Painkiller. Ja. Und im Grunde reicht der Rest auch für den Painkiller. Also man braucht da gar nicht so viel. Also ist ein schönes Getränk. Ja. Kann man auf jeden Fall sagen. Und das mit dem Mango muss ich mir merken. Also wenn ich das nächste Mal einkaufe für Painkiller, versuche ich mal den Orangensaft durch Mangosaft zu ersetzen. Ja, du wirst aber die nur, also in Deutschland findest du ja, wenn nur gezuckert und dann nur mit relativ wenig Fruchtanteil drin. Also in Supermärkten. Vielleicht gibt es auch wirklich noch was Gutes. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, genau. Was. Aber wie gesagt, ich kaufe den ja, das ist eine polnische Marke, die ich da kaufe. Die haben alle ihre Fruchtsäfte, sind halt ohne Zuckerzusatz. Ja, aber die sind doch in der EU, könnte man doch hier auch bestellen. Ja, gibt's aber, also ist hier schon ziemlich teuer, muss man sagen. Also importiert sind die ziemlich teuer. In Polen kriegst du die relativ, Anführungszeichen, günstig, aber in Deutschland zahlst du es vierfache. Mhm. Also natürlich für mal für eine Flasche ist es kein Problem, aber ja, wenn wir nach Polen fahren, dann nehmen wir gleich immer 6 oder 12 Flaschen mit und dann haben wir wieder ein bisschen was da an Material. Ja. Ja, vielleicht fährt ja jemand von den Hörern nach Polen. Man muss da ja bald wieder illegale Knallkörper besorgen. Ja. Dann kann er uns ja Fläschchen mitbringen. Ja, aber zu Bitter Truth, sollen wir mal Alex mal zu Wort kommen lassen? Ja, lass ihn mal zu Wort kommen. Es ist wirklich ein sehr interessantes Interview. Ja. Also es lohnt sich, es ist ein bisschen länger, aber es lohnt sich wirklich dabei zu bleiben, weil er doch wirklich dann interessante Beobachtungen über die Bar-Szene macht. Genau. Dann würde ich sagen, Alex, dann los geht's. Ja, wir stehen am Stand von Bitter Truth. Ich stehe hier mit Alex. Ja. Einer der Gründer und Geschäftsführer. Immer noch. Jedes Jahr auch ein Gast, bis auf letztes Jahr, gell? Da hat man die Situation hier beobachtet. Ja, genau. Vor 2 Jahren ist ja ausgefallen und letztes Jahr hatten wir ausgesetzt. Ja. Okay. Und dieses Jahr wieder zurück auf den BCB. Wie gefällt's euch, dir? Wie ist die Resonanz? Dieses Jahr ist ja ein bisschen eine neue Situation, weil es ja auch ein neuer Standort ist. Wir sind ja jetzt auf dem Messegelände und soweit finden wir es eigentlich sehr schön hier. Dadurch, dass wir natürlich auch die Logistik und sowas alles selber machen, immer, war es dieses Jahr auch für uns ein bisschen wesentlich einfacher als bei der Station, weil halt ja sehr viel mehr Platz auch ist. Und ich habe es ja gerade gesagt, wir sind so viele Leute getroffen, die wir jetzt irgendwie schon seit Ewigkeit noch nicht mehr gesehen haben. Es war also sehr kurzweilig und die letzten 2 Tage sind fast so ein bisschen durchgerannt und man hat sich gefragt, jetzt irgendwie, wo die Zeit geblieben ist. Ne? Ja, heute ist schon Messetag 3, Mittwoch. Ja. Wir haben auch noch so viel auf der Agenda. Wir haben gefühlt, auch wir beide, also Martin und ich zu unserem Podcast, wir haben noch nichts gesehen. Wir waren noch nicht mal in allen Hallen. Also es ist wirklich total groß und es ist super, das Programm, das Rahmenprogramm ist super, man entdeckt tolle Sachen. Also ich bin auch sehr begeistert mit der Expansion erstmal in die Messe rein und dann jetzt dieses Jahr etwas größer, finde ich sehr positiv. Ja, wir haben jetzt normalerweise, also das war aber die Jahre zuvor im Prinzip schon genauso, wenig Zeit jetzt irgendwie uns die anderen Sachen da anzugucken. Ja. Aber dadurch, dass halt hier immer die Leute vorbeikommen, ja, dann sage ich immer, bringt was mit. Nee, beziehungsweise wir fragen halt, wie ist es so, was gibt es irgendwo, ist irgendwas Interessantes? Mhm. Und dass man vielleicht dann doch irgendwo so mal gezielt hingeht, aber im Grunde genommen sind wir halt die meiste Zeit auch hier. Also morgens rein, zack zum Stand, dann wird ein bisschen Setup gemacht. Ja. Und ich meine, abends bist du dann auch froh meistens, wenn es dann vorbei ist. Und und heute ist auch noch Abbau da. Genau, richtig. Ja, was gibt's denn Neues im Haus, The Bitter Truth? Also wir hatten über die letzten 2-3 Jahre keine neuen Produkte aufgelegt. Es wusste ja auch keiner, wo die Reise hingeht, so genau. Ja, ja. Aber wir waren auch nicht untätig gewesen. Also dadurch, dass wir wenig gereist sind und auch so Sachen wie Messen jetzt irgendwie nicht vorbereiten mussten, und auch keine neuen Produkte gemacht haben, haben wir gesagt, wir machen einfach mal ein bisschen Pflege. Ja. Das heißt, wir haben eine komplett neue Website für beide Marken. Also wir sind ja mit Bitter Truth und Tequila was hier. Genau. Genau, wir haben hier beide Webseiten neu aufgesetzt. Mhm. Die sind auch sehr schön geworden. Wir hatten uns da ein bisschen Unterstützung auch von Jochen Hirschfelder mit reingeholt. Haben dann auch entsprechend eine neue Produktbroschüren halt für die beiden Dinger gemacht. Die sind auch wirklich sehr schön geworden. Das sind so, die liegen ja da vorne, diese kleinen Büchlein. Ja. Mit jetzt nicht nur Produktinformationen, sondern generell halt jetzt irgendwie schöne Informationen über Spirituosen. Tiki zum Beispiel jetzt irgendwie, das ist ein richtig tolles Büchlein über Tiki geworden. Und die Fotos sind halt von Jochen, die sind halt immer super. Ne? Also, und das war halt bei dem ganzen Zeugs, was da halt rumsteht, das sind ja jetzt irgendwie um die 20 Produkte, die wir da haben. Ein ganz schön langer Rattenschwanz. Glaube ich, ja. Also insofern, und bis du das mal alles runtergebrochen hast, dann jetzt irgendwie auf diese ganzen Mediensachen, die da halt jetzt irgendwie auch die Partner, die Importeure zum Beispiel im Ausland, die wollen ja dann auch jetzt irgendwie Zeug zur Verfügung gestellt haben. Und dann musst du das natürlich auch jetzt irgendwie, wenn es eine andere Flaschengröße ist, vielleicht noch ein bisschen adaptieren. Und naja, auf jeden Fall war das am Schluss, sieht nicht danach aus, aber ein Haufen Arbeit. Das glaube ich, ja. Ja. Und aber super. Also wir sind ganz happy drüber. Genau. Was macht eure Social-Media-Kampagnen und Kanäle? Habt ihr da was gemacht? Seid ihr da? Neue Homepage ist eine Sache. Ja, das ist Stefans Metier, aber das ist, um ehrlich zu sein, so ein bisschen so ein Stiefkind bei uns. Ja. Also der Stefan macht das schon super, soweit ich das beurteilen kann. Und kümmert sich da auch immer, er ist auch immer jetzt irgendwie während der Messe hier am Handy und ich denke dann, der spielt Donkey Kong, macht aber gar nicht. Der macht dann Sachen für Instagram und Facebook heißt das andere, glaube ich. Genau. Und sowas. Ja, also, aber ich glaube da, also prinzipiell könnten wir ein bisschen mehr machen, aber machen wir halt einfach nicht. Also ja, genau, falls da jetzt irgendwie Bewerbungen jetzt irgendwie oder wenn es für jemanden interessant sein sollte, sowas zu übernehmen, dann nehmen wir gerne Bewerbungen entgegen, ja. Klasse. Aber bevor ich vergesse, weil du gefragt hast jetzt irgendwie mit neuen Sachen, wir haben jetzt natürlich die letzten Jahre nichts Neues rausgebracht, aber wir haben jetzt nicht nur die Sachen geupdatet, sondern wir haben natürlich, wir waren auch fleißig gewesen, was Produktentwicklung anbelangt und man darf sich schon mal so gespannt auf den Frühling nächstes Jahr freuen, weil da gibt's dann auch was Neues. Und von Bitter Truth oder von Tiki? Nee, für Bitter Truth. Okay. Ich sag jetzt noch nicht so genau was, aber was ich schon mal sagen kann, ist, wir sind ganz aufgeregt, weil wir persönlich finden es voll gut. Und es ist eine spannende Sache. Also es ist da, ich denke, dass uns da was Nettes gelungen ist. Und ich bin auch sehr gespannt, wenn es dann jetzt irgendwie letztendlich mal jetzt irgendwie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird nächstes Jahr, was die dazu sagen werden. Okay, wo macht ihr den Produktlaunch oder wie habt ihr das vor, das zu präsentieren? Ja, meistens. Also das ist ja immer so ein bisschen so eine also bis es mal soweit ist und dann im Markt und sowas. Also erstmal müssen ja die Märkte ein bisschen bestückt werden. Ja. Auch wie gesagt, mittlerweile sind wir in, glaube ich, um die 80 Ländern oder sowas weltweit. Und dann hast du natürlich auch verschiedene Produktgrößen und Etiketten und sowas. Und erstmal müssen dann auch die Partner dort informiert sein. Und dann brauchst du ein bisschen Werbematerial. Also da muss auch wieder ein Haufen vorbereitet werden. Klar. Aber nächstes Jahr sollte der Barconvent stattfinden und wir daran teilnehmen, wovon ich jetzt einfach mal so ausgehe. Kann man die Sachen auf jeden Fall hier probieren. Mhm. Oder man hat sie vorher schon probiert. Okay. Mal gucken. Naja, vielleicht werden wir ja mit einem Sample irgendwie mal beglückt oder so. Oder sagst du, wo wir den kaufen? Ja, wenn es mal soweit ist, dann schicke ich euch mal was. Genau, das wäre super. Ja, wir haben ja dieses Jahr uns ein bisschen mal auf das Thema wieder Bitter fokussiert, weil es ja eigentlich wieder ein Thema ist, was wieder kommt und geht. Und ich finde, es kommt gerade wieder. Aber auf dem BCB war jetzt als Cocktail-Bitter sind jetzt nicht so viele vertreten. Natürlich eher als feste Größe. Scrabbies ist, glaube ich, noch genau, da. Scrabbies, genau, Scrabbies. Fee Brothers. Genau, das wollen wir uns auch noch angucken. Wie ist denn das bei euch momentan? Wie ist denn die Bitter-Nachfolger? Seht ihr da spezielle Trends? Kommt es wieder? Geht es wieder? Ist es wieder abflachend, aufklingend? Wie ist so der Cocktailmarkt und die Cocktailbitter gerade so im Flow? Wo ist man dann gerade so in der Einordnung? Also ich glaube, dass die Nachfrage bzw. das Interesse an Cocktailbitters ist nach wie vor sehr groß. Man muss aber auch dazu sagen, dass irgendwann waren wir mal an einem Punkt vor ein paar Jahren, wo wir dachten, jetzt irgendwie haben wir jedem die Geschichte erzählt. Ja. Aber jetzt kommt natürlich auch eine neue Generation an den Barkeepern nach. Ja. Jetzt, und vor allem, wir haben ja diese, über die letzten 2,5 Jahre hat sich ja die Situation dramatisch für die Barszene auch geändert. Also, wenn man hier mal so rumgeht und man fragt halt die Barbesitzer, die suchen alle händeringend jetzt irgendwie nach Personal. Ja. Also, da gibt's keine Ausnahme. Also außer halt jetzt irgendwie die Ein-Mann-Bar, wo der Betreiber quasi. Der Betreiber selber hinterm Dresen steht und es ausreichend ist. Aber die meisten suchen händeringend nach Personal und auch Kollegen von früher, als wir ja selbst noch in der Bar waren. Also wenn ich jetzt mal irgendwo in München oder sowas unterwegs bin oder in und dann, man findet die nicht mehr in der Bar, die machen jetzt was anderes. Entweder stehen sie irgendwo im Supermarkt und machen da halt jetzt irgendwie die Spirituosenabteilung oder also es ist ja, und das Fachpersonal, das fehlt einfach so ein bisschen. Jetzt kommen aber diese ganzen jungen Leute nach, weil also es ist natürlich die beste Zeit jetzt irgendwie, um in der Bar anfangen zu können, weil du kannst ja sogar die Bar aussuchen, wo du arbeiten willst. Ne? Und und dann kriegen die gesagt, ja, mach dich mal ein bisschen schlau. Ja, dann kommst du halt jetzt irgendwie zum Barkonvent und die laufen dann auch mal bei uns vorbei. Ja. Ja, und da sind viele, die halt jetzt irgendwie interessiert sind. Und was auch passiert ist natürlich über die letzten 2,5 Jahre, das Trinken von Cocktails hat sich natürlich auch verlagert. Das hat ja nicht aufgehört. dass einige Bars haben diese Ready-to-Drinks, genau. Sachen da angeboten, die man abholen konnte oder manchmal haben sie verschickt. Ja. Aber viele haben auch angefangen, halt zu Hause Cocktails zu machen. Also früher war das halt so ganz einfache Sachen. Und mittlerweile sind auch Bitters jetzt irgendwie beim Endverbraucher zu Hause, beim Hobby-Bartender halt irgendwie angekommen. Ja. Und also das haben wir zum Beispiel auch festgestellt. Und das ist natürlich auch eine schöne Entwicklung. Ja. Also man muss aber natürlich auch immer ein bisschen unterscheiden. Also das, ich sage das jetzt mal für zum Beispiel den deutschen Markt. In Amerika ist es schon jetzt irgendwie sehr üblich, dass man Cocktail-Bitters zu Hause hat. Ne? Ich meine, die sind halt damit aufgewachsen, weil da gab es zumindest immer Angostura oder so. Ja, genau, ne? Aber dass jetzt irgendwie auch die Leute halt mal kommen, die Endverbraucher, und sagen jetzt irgendwie, ich habe euren Olive Bitter zu Hause und benutze den immer. Dann und das Interessante ist auch, weil es zu Hause ja auch ein bisschen anders ist, da isst man ja auch, werden die Sachen auch dann zum Beispiel mal beim Essen verwendet. Also es gibt Leute, die Sachen auch nicht mehr, also die Bitters nicht nur für Cocktails hernehmen, sondern auch zum Beispiel fürs Essen. Also Salate, dann machen sie halt mit Olive Bitters halt ein bisschen ins Dressing rein. Ja. Oder kochen halt damit. Das finde ich total cool. Okay, das ist natürlich auch eine tolle Erkenntnis, dass man natürlich dieses Produkt, was eigentlich aus der Bar kommt, jetzt auch in der Küche quasi wieder mit einsetzt. Ja. Der Trend ist ja auch bei den Barkeepern, habe ich jetzt gerade dieses Jahr vor der Bar-Comment gelesen, dass viele Cocktailbars auch sich in Anführungszeichen beschweren, dass der Bartender zu 50% in der Küche steht, um seine Essenzen zu machen und so weiter und gar nicht mehr quasi vor der Bar. Ja. Und jetzt kommt man quasi dieser gegenläufige Trend im Privatumfeld. Das heißt, da laufen quasi jetzt die Bitter, was eigentlich aus dem Barprodukt ist, in die Küche rein. Das finde ich sehr interessant. Ja, ich meine, also es ist natürlich nach wie vor so, also es gibt immer, glaube ich, immer so Wellen, ne? Also wenn es um diese selbstgemachten oder speziellen Sachen geht in der Bar, da gibt es auch immer auch mal so Trends. Eine Zeit lang war es mal vor ein paar Jahren jetzt irgendwie, dass alles jetzt irgendwie so geräuchert wurde und dann hat man halt jetzt irgendwie so unter so eine Glocke gestellt. Und dann dieses Molekulare, das gab es ja auch mal, das ist ja schon jetzt irgendwie lange, lange her. Aber das ist auch das, was wir natürlich versuchen zu tun. Und deswegen sind wir auch so mit so exotischen Sachen so ein bisschen breiter aufgestellt, weil wir natürlich auch das Leben des Barmanns, der Barfrau halt erleichtern möchten. Und wir wissen natürlich auch, wie zeitintensiv das ist, jetzt irgendwie seine eigenen Sachen zu machen. Und zumindest mal jetzt irgendwie einen Großteil der Produkte kommt man ja auch jetzt irgendwie relativ gut dann auch zurecht. Aber wenn es dann um wirklich super spezielle Sachen geht, da streichen wir dann auch die Segel. Also ne, zum Beispiel so ein Currywurst mit Pommes-Aroma, was man halt am Schluss irgendwo reinmacht. Da haben wir uns jetzt noch nicht so dran getraut. Okay. Du gerade sagtest, neue Bartender kommen raus und entdecken jetzt auch Bitter wieder für sich. Siehst du gerade auch eine Tendenz? Ihr habt ja drei Bitterlinien sozusagen. Ja. Was jetzt gerade wieder mehr nachgefragt wird? Oder gibt es in letzter Zeit eine Veränderung an Kategorie Bitter, die jetzt wieder mehr Verwendung ist? Oder ist es gleichbleibend, das Niveau? Also ich meine, es gibt immer so, wir beobachten das natürlich jetzt irgendwie über die letzten, also gut, ich meine, wir haben jetzt, also die ganzen Bitter, die wir jetzt mittlerweile haben, die hatten wir ja, mit denen hatten wir ja nicht angefangen. Das hat sich ja so ein bisschen entwickelt. Aber so über die letzten 7, 8 Jahre kann man eigentlich ganz schön sehen. Also ich meine, am Ende des Jahres schauen wir halt immer so, ne, wer ist halt jetzt irgendwie der Highrunner? Genau, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und wir brechen das dann auch so ein bisschen auf die Länder runter halt, ne? Wir beobachten halt jetzt irgendwie, wie ist es halt zum Beispiel in Deutschland, es ist ganz interessant zu sehen, dass zum Beispiel in Deutschland andere Bitter halt jetzt irgendwie hauptsächlich verwendet werden als beispielsweise USA oder in Asien. Ja. Was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass die Trends halt in den jeweiligen Ländern oder Regionen, sagen wir mal so, die sind auch unterschiedlich. Ja. Ne? Also in Asien würde man halt, machen die halt ein bisschen andere Drinks. Und nehmen auch vielleicht halt jetzt irgendwie dementsprechend andere Bitter. Ja. Also ich weiß es jetzt gar nicht genau jetzt irgendwie, welcher dort halt jetzt irgendwie der Highrunner ist. Genau. Mhm. Aber es gibt so ein paar natürlich, die so, sagen wir mal, auf der oberen Hälfte immer so rangieren. Und es gibt ein paar andere, die so vielleicht auch ein bisschen spezieller sind. Also Olive zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist ja wirklich so ein spezieller Flavor. Die meisten, also entweder mögen sie Olive oder sie mögen es halt nicht. Ja. Ne? So zwischendrin gibt es da wenig. Ich meine, für einen Barmann sollte das ja eigentlich egal sein, oder die Barfrau, für den Barmenschen sollte das egal sein, weil am Schluss geht es um den Konsumenten. Ja. Und wenn der halt jetzt irgendwie Olive super findet, dann habe ich Olive halt da. Ja. Aber es ändert sich halt immer wieder. Und dann kommen die Trends, und die Trends sind schnelllebiger heutzutage. Und was heute zum Beispiel in ist, ist morgen dann zum Beispiel wieder out, aber vielleicht übermorgen schon wieder in. Mhm. Also schwer zu sagen. Aber was wir auch machen, ist natürlich gelegentlich mal im Sortiment halt ein bisschen aufräumen. Ja. Also wir hatten jetzt irgendwie einen Tonic Bitter über ein paar Jahre gehabt, und irgendwann haben wir gesagt, jetzt haben wir so viele Citrus Bitter, und mit dem Tonic Bitter, die Kommunikation ist einfach ein bisschen schwierig gewesen, weil viele nicht wussten, was ist es eigentlich so. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen Platz, weil es kommt was Neues, und dann darf auch mal was Altes gehen. Ja. Und interessanterweise erzähle ich den Leuten hier, oder die kommen halt hier zum Stand und sagen, oh, Tonic ist mein Liebling. Das heißt, das habe ich mir schon fast gedacht. Ne? Aber so ist es halt einfach. Manchmal müssen halt Dinge dann auch gehen. Du sagtest Trends in den verschiedenen Ländern. Weißt du es in Deutschland? Welche Bitter bei euch in Deutschland sehr stark oder am stärksten? Ja, hier ist es halt so sehr klassisch. Ne? Also die Bitter, typische Aromatik. Ja. Und bei dieser Aromatisch-Sektion, wie du schon gesagt hast, wir haben ja im Prinzip die fruchtigen, die aromatischen und die ein bisschen herzhaften mit Gurke und Olive und Sellerie und so. Aber rein historisch gesehen waren Aromatik-Bitter und Orangen-Bitter, das waren die im 19. Jahrhundert halt immer so populär waren für Whisky-Drinks oder für Gin-Drinks dann auch. Und der klassische Aromatic bei uns und der Jerry Thomas, aber auch zum Beispiel der Bogart, jetzt irgendwie diese spezielle Edition, die wir da mal gemacht haben vor 4-5 Jahren, die gehen nach wie vor super, und Orange auch. Okay. Das sind so, die sind immer mit oben mit dabei, so Top 5. Ne? Und dann sind manchmal aber auch ganz überraschend, halt jetzt irgendwie taucht da plötzlich Gurke auf, also mal ein Jahr. Und dann rutscht es vielleicht das nächste Jahr ein bisschen weiter runter, und plötzlich kommt es halt wieder. Also ist auch interessant mit anzusehen. Wir machen auch manchmal so am Ende des Jahres, jeder dann schreibt ein Zettelchen, was er jetzt gerade so denkt, was oben steht. Ja. Aber ich meine, wir produzieren ja auch. Insofern wissen wir ja auch, von wem wir halt viel produziert haben und welches wir halt jetzt irgendwie weniger produzieren. Ja, okay. Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Drinkszene auch, gell? Was für Cocktails und Co. auch entstehen, auch an neuen Sachen entstehen. Ja. Da wird gegebenenfalls auch mal ein Jahr was nachgefragt, was die letzten Jahre gar nicht nachgefragt wurde, weil es jetzt gerade einen neuen tollen Cocktail gibt, der halt genau diesen Bitter gerade braucht als Basis. Ja. Total. Also es gibt manchmal auch halt einfach so Aktionen, oder dass irgendwo in München oder in irgendeiner Stadt, da macht irgendwas auf, oder die machen halt so irgendeine Promotion mit irgendeinem Drink, der sich dann unheimlich schnell dreht. Und plötzlich ist zum Beispiel sowas wie Grapefruit Bitter, der halt immer so gut mitläuft, aber halt jetzt irgendwie nie wirklich so ganz oben stand. Der wird plötzlich nachgefragt, und ich wundere mich dann, und dann ist es halt wirklich nur der eine Drink jetzt irgendwie, wo das Zeug da halt jetzt irgendwie reinfließt und vielleicht dann auch jetzt irgendwie in ein bisschen größeren Mengen. Also die machen dann halt jetzt irgendwie nicht nur 2-3 Spritzer rein, sondern 4 oder 5. Und und dann ist es aber zum Beispiel toll in der Sommersaison. Ja. Und im Herbst nimmst du dann ein bisschen wieder ab halt irgendwie. Und im nächsten Jahr kommt dann halt irgendwie ein anderer Trend oder sowas. Also das beobachten wir auch so über die Jahre, aber ja, ich meine, wie gesagt, mittlerweile ist das Geschäft natürlich auch jetzt irgendwie so umfangreich, und also so die Details, das hat man dann auch nicht immer auf dem Schirm. Gibt es aktuell einen tollen, famous Signature Drink mit einem Bitter von euch, wo er sagt, okay, der ist entweder von euch kreiert worden, oder irgendein Barmann hat gerade einen World Award für einen Drink bekommen, wo euer Bitter drin vertreten ist? Also es gibt immer wieder ganz interessante Sachen. Also ich muss dazu sagen, wir sind jetzt die letzten 2,5 Jahre auch wenig gereist. Ja. Ne? Also das Reisen, was wir vorher mal gemacht haben, war natürlich, um auf der einen Seite die Barmenschen halt ein bisschen zu schulen. Ja. Auf der anderen Seite war es auch immer toll, jetzt irgendwie, weil man Feedback gekriegt hat. Oder auch mal gesehen hat jetzt irgendwie in den Bars weltweit, was da halt gerade so auf der Karte steht. Was wir zum Beispiel machen, wenn wir gerade jetzt, wie die letzten Monate auch Produktentwicklung mal wieder betreiben, wir gucken natürlich, dass wir dem Endverbraucher, auch dem Barmann, der jetzt irgendwie vielleicht gerade erst am Anfang steht, und zumindest mal so eine grobe Anleitung geben, wie man die Produkte verwenden kann. Ne? In welchen relativ einfachen, nicht zu komplizierten Getränken. Jeder kennt den Negroni. Ich fand den Negroni immer ein bisschen langweilig. Ja. Das liegt aber an der Tatsache, dass ich einfach so viel davon schon getrunken habe. Okay. Aber was mir aufgefallen ist, und beispielsweise vor kurzem, ich war in Bad Nauheim in einer kleinen Bar, die machen wirklich ganz tolle Sachen, also die sind auch immer sehr innovativ, und da stand Negroni halt jetzt irgendwie mit Kaffee, also ja. die hat eine Cold Brew mit reingemacht. Da habe ich gedacht, okay, also wenn ich dann irgendwas sehe, wo ich mir vielleicht nicht genau vorstellen kann, wie es funktioniert, dann bestelle ich es erst. Ja. Mal ganz unabhängig davon, ob es mir dann schmeckt oder nicht schmeckt. So ein Gläschen kriegt man immer runter, ja. Aber das war erstaunlich gut. Und das ist mir jetzt aber schon öfters passiert, auch zum Beispiel, als wir diesen Olivenbitter rausgebracht haben. Und der Negroni, das ist so ein wirklich so der Testdrink bei uns mittlerweile geworden, weil alles, was bei uns an Bitters produziert wird momentan oder mal worden ist, passt in Negroni rein, witzigerweise. Und der Drink ist so vielfältig oder so dankbar, wenn es darum geht, also na, beispielsweise, wenn du halt jetzt irgendwie Chocolate-Bitter reinmachst, ja. Dann hast du halt eher so eine schöne, würzige, schokoladige, herbstliche Geschichte. Mhm. Und wenn du zum Beispiel den Olivenbitter reinmachst und plötzlich wird der Drink komplett anders, auch wenn die restlichen drei Zutaten die gleichen sind, hast du einen komplett anderen Drink. Und auch mit dem Kaffee, das hat super funktioniert, ja. Also Negroni. Und das ist zum Beispiel so ein Drink, den ich wieder neu schätzen gelernt habe. Ja. Einfach deswegen, weil er halt so dankbar ist. Und ich meine, eigentlich, mal abgesehen von einem italienischen Aperitifbitter, verlangt der Negroni ja nicht nach Cocktailbitters. Das stimmt, ja. Ne? Aber trotzdem, es funktioniert halt super mit den Sachen. Das heißt, eure Bitters in der Produktion sind immer gematcht gegen Negroni, um mal zu gucken, ob die Basis quasi stimmt. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass der Negroni, der taucht dann halt jetzt irgendwie in unserem Büchlein, in der Produktbroschüre, ja. Ne, wo dann auch jetzt irgendwie immer so eine zwei Seiten mit Rezepten sind, und da taucht der Negroni dann halt jetzt irgendwie öfters auf. Beziehungsweise, er steht dann halt irgendwo hinten drin und dann steht als Option für zusätzliche Bitters halt jetzt irgendwie die komplette Range. Genau. Sternchen bitte einmal alles nehmen. Ja, ja, also ich meine, manchmal ist es ja auch die eine Kombination. Es muss ja jetzt nicht nur beispielsweise Olive sein, aber was auch zum Beispiel super funktioniert, ist eine Kombination aus Olive und Gurke, ja. Im Negroni drin, ja. Oder zum Beispiel vielleicht, wenn man jetzt einen Kaffeebitter hätte, es ja. Könnte ja sein, dass da irgendwann mal sowas kommt oder so. Ja. Und Schokolade, ja. Mhm. Oder Kaffee und Aromatik oder sowas, ja. Und ja. Aber ich bin auch immer, wie gesagt, dankbar, wenn die Barleute da jetzt mal so ganz interessante Sachen auf die Karte packen und ich dann zufällig vorbeikomme und es auf der Karte sehe und dann probiere es aus. Okay. Das sind oft schöne Überraschungen mit dabei, die wir dann auch wieder jetzt irgendwie natürlich verwenden können. Na klar, natürlich, das ist ja cool, ja. Und wir promoten sowas dann auch immer ganz gerne. Ja. Gut, gehen wir mal kurz zu den Tiki-Sachen rüber. Ja. Was gibt es denn da Neues oder was habt ihr da noch? Was ist da passiert? Ja, also viel passiert ist da nicht, außer dass wir halt auch die Website neu aufgesetzt haben und halt diese wirklich sehr, sehr schöne Broschüre gemacht haben. Ja, ansonsten stand da jetzt erstmal keine Erweiterung des Sortiments an. Wir haben nach wie vor den weißen, den dunklen und den Ananas. Ja. Und wir haben ein bisschen was an den Etiketten noch jetzt irgendwie verändert, so ein bisschen angepasst, so Sachen, aber so ein kleiner Facelift halt. Ne? Okay, ja. Aber im Grunde genommen ist da jetzt nichts Neues passiert. Wie gesagt, die letzten 2,5 Jahre wusste ja auch keiner jetzt irgendwie, was da passieren würde oder wo die Reise hingeht, weiß ja jetzt noch keiner jetzt. Und ich glaube auch, die Folgen dieser 2,5 Jahre, die sind noch nicht so ganz absehbar, was da so halt jetzt irgendwie noch auf uns zukommt und passiert. Und was man momentan ja auch sieht, ist... Und da hat, glaube ich, jeder mit zu kämpfen, ist halt erstens mal, dass natürlich die Rohstoffe um einiges teurer werden. Und, ja. Und so diese Preisanpassungen, die finden mittlerweile nicht alle paar Jahre statt, sondern alle paar Monate. Ja. Und dass teilweise auch schwierig ist, an gewisse Dinge halt wieder ranzukommen. Mhm. Ne? Also Glas ist echt schwierig, selbst wenn es Standardflaschen sind, hat man teilweise Wartezeiten von mehreren, also Monaten, manchmal so ein Jahr sogar. Ne? Mhm. Also deswegen, man muss auch ein bisschen vorsichtig agieren vielleicht. Oder zumindest machen wir das. Ja. Aber also mit der Tiki-Range, so wie sie jetzt gerade ist, sind wir ganz happy. Das läuft auch mittlerweile wirklich sehr schön. Mhm. Tiki ist wieder im Trend, oder? Ja, ja irgendwo schon. Ja. Ich meine, das andere Thema ist natürlich dann, was man ja auch so ein bisschen mitkriegt über kulturelle Aneignung, ja. dass man auch vorsichtig sein muss, jetzt irgendwie, wie man halt jetzt irgendwie mit Tiki umgeht, weil es auch Menschen gibt, die das natürlich auch kritisch sehen, das ja. Thema so ein bisschen. Aber also ich finde jetzt irgendwie, wir haben ja einen sehr respektvollen Umgang ja. damit und es ist ja auch nicht so, dass wir da diesen religiösen Teil von Tiki ne, jetzt irgendwie so ausschlachten, sondern es geht ja mehr um, dass man halt dieses Tiki, wie es halt früher in den 50er, 60er Jahren so genau, war. Genau, dieser Style, dieses Lebensgefühl. Ja, ne? Aber trotzdem, ich meine, auch da muss man natürlich immer wieder so hingucken. Damals, wenn man sich so alte Anzeigen da jetzt irgendwie von früher anguckt, wie das Frauenbild zum Beispiel irgendwie dargestellt war, das kannst du heute also nicht mehr bringen. Nein, das geht nicht. Aber ja, wie gesagt, da mal abgesehen jetzt irgendwie von neuer Website und ein bisschen was mal so dass wir die Sachen so aufgehübscht haben oder so, das, da ist nichts passiert. Groß. Wird es was Neues im Bereich Tiki geben, so im Horizont Produktentwicklung? Oh, ich weiß nicht. Also das, wir lassen uns da ja immer gerne jetzt irgendwie so von der Muse küssen. Ja. Und in der Vergangenheit war es oft so, dass die, also gerade durch das Reisen und im Gespräch mit den Barmenschen halt oftmals Ideen auch entstanden sind oder was wir ja tun seit Beginn ist, dass wir versuchen, Nischen zu füllen. Das heißt, wenn wir irgendwo sehen, dass da eine Nische ist oder ein Plätzchen, was noch nicht besetzt ist, aber was vielleicht sinnvoll besetzt werden könnte von uns, und dann sind wir das angegangen. Und und jetzt, ich glaube, momentan ist die Bar-Szene immer noch dabei, sich von den letzten Jahren da so zu erholen. Und mal schauen. Also es ist gerade noch nichts angedacht, aber irgendwann werden wir auch ein bisschen mehr wieder unterwegs sein und mit den Leuten reden und vielleicht dann. Okay. Aber man muss auch sagen, ich meine, ihr seid ja jetzt auch die letzten zwei Tage hier so ein bisschen rumgelaufen und habt mal so geguckt, es gibt schon einen Haufen Zeug, ne? Ja, das stimmt. Ja. Es wird nicht weniger. Also gefühlt ist, wo man sich denkt, irgendwann muss doch der Markt gesättigt sein. Also ich sage das immer an dem Gin-Hype, was mal war. Und dann denke ich mir, es muss doch irgendwann vorbei sein. Dann läufst du hier wieder vorbei und siehst wieder 10 Sorten, die du noch nie gehört und gesehen hast. Und die sind auf einmal letztes Jahr und vorletztes Jahr gegründet worden. Und denkst so, okay, es ist wohl scheinbar, der Markt ist noch nicht komplett ausgeschöpft. Die Nachfrage ist da. Ja, aber also ich meine, es ist natürlich schön, dass es diese Vielfalt gibt. Aber ich meine, wenn du hier jetzt irgendwie so auf die Theke mal guckst, ich meine, anbauen können wir nicht, weil es eine alte Bar ist, aber es ist ja auch, die wollen ja alle, das sind die kleinen Kinder und von uns, die wollen ja auch alle gepflegt werden. Genau. Und jedes Produkt verlangt auch eine gewisse Aufmerksamkeit und eine gewisse Zeit. Ja. Und jetzt nur, um halt das Sortiment zu erweitern, jetzt irgendwie noch was Neues zu machen, ja, da sind wir jetzt nicht so die Freunde von. Ja. Also es muss am Schluss jetzt irgendwie wirklich schon jetzt irgendwie so sein, dass wir sagen, es ist ein Knaller. Ja. Also gerade heute mit einem mittelmäßigen Produkt jetzt irgendwie brauchst du da nicht mehr anzukommen. Das stimmt, ja. Und da noch irgendwie was zu machen jetzt irgendwie, wo es vielleicht schon diverse andere Mitbewerber gibt. Mhm. Ja, ist auch so eine Frage. Muss es sein? Also wenn man es jetzt irgendwie sehr viel besser machen könnte als alle anderen, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber ja, gibt ja auch viele gute Sachen. Ja, so. Definitiv. Man muss ja auch den Raum für andere mal lassen. Ne? Genau. Und ihr habt ja gute Produkte, die sich ja auch mit Fremdprodukten ja gut mischen lassen. Das ist genau. Ja das Thema. Ja, also ich meine, so wie es jetzt irgendwie gerade ist, und ich habe ja gesagt, es kommen ja auch neue Sachen, aber so wie es gerade ist, sind wir eigentlich auch ganz happy damit. Okay. So. Ja. Ja, schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Alex. Ja, sehr gerne. Gute Zeit. Das wünsche ich euch auch auf jeden Fall. Noch einen schönen letzten Tag hier. Ja, ebenso. Gute Geschäfte und bis bald. Ja. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Zurück sind wir. Ich glaube, hat sich gelohnt, oder? In unserem Cocktail. Ja, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Also, wie gesagt, Alex hat immer viel zu erzählen. Also, auch viele interessante Dinge. Der steckt halt wirklich tief in der Szene drin und der kennt halt irgendwie so beide Seiten. Er kennt natürlich die Bar-Szene von den ganzen von den ganzen Barbesitzern. Ja, da kommen sie auch her. Ja, genau, kommen sie eine Bar. Wo war die eigentlich? Die hatten mehrere Bars. Die hatten in Frankfurt eine Bars. Groß geworden auf diesen Kreuzfahrtschiffen dieser Welt. Mhm. Sind die ja groß geworden. Ja. Also auch so ein bisschen hier mal schon beim Painkiller sind. Naja, braucht man. Genau, so quasi in der Szene. Und dann haben sie in Frankfurt Bars gehabt und auch in Bars gearbeitet. Und dann ja, waren sie halt dann, also beide viel auch international unterwegs. Ja. Sehr experimentärfreudig, die beide. Und die haben ein Gespür für gute Produkte. Ja, nicht schlecht. So auf Kreuzfahrt. Da sehe ich gerade eine Serie, die ich... Naja, ich weiß nicht, ob ich sie wirklich empfehlen kann. 1899? Nee, ja, die auch. Ah, die fand ich aber nicht gut. Kann man auch empfehlen wahrscheinlich. Nein, ich schaue gerade REC. Die letzte Folge steht mir jetzt noch bevor. REC ist so eine Genie-Splatter-Geschichte. Okay. Es ist eigentlich fast genau, sie machen auch so viele Anspielungen drauf. Und das ist auch, glaube ich, das Gute. Ich glaube, für den normalen Sterblichen ist die Serie nix. Aber es ist halt gut für Leute, die schon mal den einen oder anderen Horrorfilm gesehen haben. Und es besteht halt nur aus Anspielungen eigentlich. Das ist voll von Anspielungen. Also insbesondere auf diese Klassiker, auch Scream und so. Ist also eigentlich wie Scream, nur eben auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich sehe gerade, BBC Three hat es produziert, ja. Sechs Folgen? Ja, sechs Folgen, ist schnell durch, Augen zu und durch. Und ist wirklich lustig eigentlich. Also man weiß immer nicht, was es ist. Es ist Horror, Drama oder lustig. Aber es soll vor allen Dingen lustig sein. Es ist ein bisschen so britischer Humor. Ich glaube für Deutsche, manchmal ist er einfach zu irre. Okay. Aber ich habe mich köstlich amüsiert. Ist auch gut verständliches Englisch. Ich verlinke es mal. Er spielt auch auf dem Kreuzfahrtschiff, wie gesagt. Und es wird ordentlich, es fließt ordentlich Blut. Und kann man sich genehmigen. Und da kommt jetzt wenig Alkohol vor auf dem Kreuzfahrtschiff, aber man kann sich das gut vorstellen. Es gibt eine Szene auch an der Bar, wo auch die ganzen im Piraten-Outfit da Drinks mixen. Okay. Ich habe es mal in die Shownotes mal verlinkt. Auf einer meiner Lieblingsseiten, wenn es um Serien geht. EP-Guides nennt sich das. Episode-Guides.com. Ich nehme ja immer Tracked TV. Okay, ja, die, genau, okay. Und, ja, Tracked TV finde ich sehr gut, da bin ich seit vielen, vielen Jahren Sponsor. Da kannst du ja auch sagen, was du geguckt hast im Koga. Ja. Genau. Und da kann man eben auch so ein bisschen wie so ein Social-Media-Ding, obwohl ich da jetzt nicht so viele Leute kenne, also ich bin nicht mit so vielen Leuten verlinkt. Maha heiße ich da, falls mich jemand verlinken will. Und, ich finde das eigentlich ganz schön gemacht und ich finde auch, ach, das ist datenbanktechnisch gut. Am Anfang hatten sie ja richtig Probleme mit der Performance und das hat sich jetzt gebessert. Naja, dann hatten sie diese Umstellung von diesen, da gab es da so eine Datenbank, The TVDB oder so, die dann irgendwie kommerziell gegangen ist und dann, The TMDB, irgendwie so ein Durcheinander mit den Datenbanken. Also es war richtig schlimm, aber ich glaube, sie haben sich jetzt ganz gut gefangen und ich finde das wirklich klasse. Also sie machen wirklich eine tolle Sache und man kann sich da eben auch Listen zusammenstellen, die dann auch teilen mit anderen. Ich habe da zum Beispiel eine Liste über Fahrstuhlfilme. Ja, ich bin ein, man merkt schon, also ich bin eigentlich kein Horrorliebhaber. Ja. Aber ich bin halt Liebhaber von Horrorklamauk. Naja. Und diese Fahrstuhlfilme, die sind, also, ja. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich kann EP-Guides sehr empfehlen. Guckt es euch mal an. Die sind, also gerade so Serienleute, die viel Serien gucken, wissen halt, wann läuft dies, wann, guck wo. Schon. Und auch Übergang zu die Arbeit mit TV Maze zusammen. TV Maze ist so ein Netzwerk, wo halt so Serienreviews passieren und ja, ganz gut. Also ich bin da großer Fan. Guckt euch das mal an. EP-Guides? Ja, guck mal jetzt. Ich sehe es gerade schon. 42. Ja, Antwort auf alle Fragen. Ja, Antwort auf alle Fragen. Alles klar, wunderbar. Und dann sieht man das ganz gut. Ja. Ja, da ist auch schon REC. Sehr schön. Ja. So, wollen wir weiter im Text machen? Ja, bitte. Aber wir bleiben im Genre. Wir bleiben im Genre, genau. REC, nicht ganz. Und zwar, wir haben es auch vorgestern nicht ganz richtig zusammenbekommen, wie es eigentlich passiert ist. Wir sind auf dem Event von einem Stand zum anderen nicht gelaufen, sondern wir waren irgendwohin unterwegs. Mhm. Wir konnten uns aber nicht erklären, wohin. Und da haben uns wildfremde Menschen angesprochen. Genau, und haben uns was zu trinken gegeben. Ja. Und das hat uns überzeugt. Das passiert auf dem Bar, kommt genau immer wieder. Und dann haben wir gesagt, was gibt's denn Neues bei euch? Und dann haben sie uns ein Produkt angeboten. Hier steht drauf, Life is Sweet. Also wir bleiben etwas in der süßlichen Richtung. Ein Rumlikör von Remedy Elixir. Mhm. Und der hat mir so gut geschmeckt, dass ich noch auf dem Event meinen Händler des geringsten Missvertrauens gleich kontaktiert habe und habe gleich eine Flasche bestellt. Und sie war quasi 2 Tage später schon wieder da. Und dann dachte ich mir, ach, super. Und darum eigentlich nur für diesen Podcast, aber wir haben schon mal gekostet vorweg, mhm, was doch wirklich lecker fanden. Ist also, wie gesagt, ein Rumlikör. Ist jetzt nicht irgendwie der purste Rum auf dieser Erde. Sie machen natürlich ein bisschen Zuckercouleur mit rein. Also dementsprechend ist es jetzt nicht hier das super reinste, mhm, Superprodukt, aber es schmeckt einfach gut. Es ist easy to drink. Hat 34%, ist ein, wie gesagt, ein Rumlikör, hat auch einige Preise gewonnen und ist wirklich einfach lecker. Also ist wirklich, mhm, einfach lecker. Und wir probieren immer. So eine Medikamenten, so eine Apothekerflasche in groß. Ja. Mhm. Weil jetzt auch richtig, also die andere war ja grün, die ist jetzt auch richtig braun, wie die Apothekerflaschen meistens so sind. Auch mit so einem schönen Stöpsel, das könnte Kunststoff sein. Ist Kunststoff, ja, also ist jetzt nicht irgendwie. Das ist nicht aus Kork. Genau, aber. Aber ist eine schöne Flasche und dann auch in so alter Schrift Remedy. Genau. Ist das und da hinten Medikament. Dran, genau, hinten dran ist so eine alte Weltkarte drauf. Da gibt es, mhm, halt irgendwie 7 Jahre, weil halt der Rum da drin ist, halt 7 Jahre Panama Rum drin ist, mit so einer Giftschlange außenrum, die sich. Naja, weil es halt ein Arzneimittel sein. Ah, genau, so. Richtig, ja. Ist ja irgendwie von einem Apotheker gemacht. Genau. Was übrigens häufig ist, das weiß man heute gar nicht mehr. Viele dieser besonderen Alkoholiker sind tatsächlich auch von Apothekern gemacht worden. Genau. Also der berühmte Riese mit dem Doppel-I, der Däne von den Jungferninseln, ja, war ja auch Apotheker. Ich weiß das, weil ich da jetzt den Riese Adventskalender habe. Genau, und ist halt ein Rumlikör, der halt wirklich super lecker riecht ist. Auch schon ein bisschen medizinisch. Ja, riecht so ein bisschen. Ich fand auch im Geruch hat er mich nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Geruch finde ich ein bisschen flach. Und zu stark medizinisch. Mhm. Farbe ist halt wirklich so Bernsteinfarben. Auch in der Nase finde ich den. Das ist wirklich ein Rumlikör. Ja, ja. Stimmt, steht drauf. Aber der ist, finde ich, hat eine gewisse Schärfe im Geschmack. Ja, hat er. 34% Alkohol, ja. Likör steht da auch. Das heißt, er hat auch viel Zucker. Aber er hat eine gewisse Schärfe, muss man wirklich sagen. Und ich finde ihn eigentlich, wenn man ihn trinkt, wenn man mal absieht von dieser Schärfe, ist das schon ein harmonisches Getränk. Also wenn man wirklich mal ganz tief reinriecht, riecht man so ein bisschen Kakao, ein bisschen Walnuss, Karamell und Co. Und Geschmack ist eher Kokosnuss, leichte Schärfe. Leichte Schärfe. Eigentlich erstaunlich. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass der nur 34% hat, ja, hätte ich sogar gedacht, Mensch, ist der overproofed, weil er diese Schärfe hat. Ja. So ein bisschen nach unreifer Walnuss, so diese grüne Walnuss, so ein bisschen im Geschmack. Ja. Ich finde Kokos, also ist auch wirklich sehr fruchtig. Und also er hat so ein bisschen, also er ist sicherlich Zuckercouleur drin. Haben sie ja gesagt, habe ich gerade gesagt. Braun, ja. Aber vom Geschmack her schmeckt er eigentlich sehr, schmeckt er nicht, gar nicht so sehr nach Zucker. Nee. Also der Geschmack ist wesentlich reiner, ja, als er ist. Ja, definitiv. Schön, also auch wirklich ein tolles Getränk. Also natürlich, Legende nach, entstand Remedy Rum zur Zeit der Prohibition in den USA. Damals war lediglich Apotheken erlaubt, Spirituosen für medizinische Zwecke zu verkaufen. Genau. Mhm. Der Apotheker Frank M. Farrigan entwickelt daraufhin einen wunderbaren Rumlikör. Genau, das ist der Hintergrund. Also wie gesagt, ist jetzt nicht das reimste Produkt und so, aber ich finde ihn lecker. Ich finde ihn sehr, sehr lecker. Der ist einfach zu trinken. Also ich würde sagen, wenn jemand in die Rumwelt einsteigen möchte und sucht was, einen guten Einstieg, ist so ein Rumlikör vielleicht ein ganz guter Weg dorthin. Ja, könnte sein. Könnte sein. Also er ist allerdings ein, er ist jetzt der Weg hin zu den richtigen Rums, nicht so sehr zu den aromatisierten. Nee, nicht kein Spice. Und auch nicht zu, also es gibt ja dann auch solche richtig süßen Rums. Mhm. Also der geht mehr so in Richtung, natürlich mit 34% ist er da lange nicht, aber der könnte auch sozusagen die Vorstufe zu einem Rom Agricole oder so genau, sein. Genau, richtig, richtig. Mhm. Ja, schon schön. Auch preislich total okay. Was glaubst du, was kostet die Flasche? Keine Ahnung, 34 Euro? Unter 20. Oh. Boah, das ist richtig günstig. Ja, ja, also es ist wirklich schon jetzt nicht das, wie gesagt, das probiert auch jetzt nicht vom Image her so das super Premium-Produkt zu sein, sondern es ist ein easy-to-drink Rumlikör, der wirklich extrem, extrem, extrem gut gelungen ist, muss man wirklich sagen. Also ich trinke den unheimlich gerne. Hab dich wirklich überzeugt auf dem Stand, dass wir probiert haben. Ja, nee, der ist schön. Also würde ich auch unbedingt empfehlen. Auch wirklich für Einsteiger. Genau, auch ideal zum Mixen. Also für Cocktails kann ich mir auch gut vorstellen. Ist es natürlich ideal, den als Mixing-Komponent zu benutzen. Also nee, kann man wirklich kann man machen. Ja. Auf Eis ist er besser. Ich würd dir noch empfehlen, soll ich dir nochmal einen Schluck in deinen. Ja, kannst du mir auf das Eis nochmal geben. Einen winzigen Schluck, denn wir haben noch einen. Ja, wir haben noch einen. Das will ich jetzt übertreiben. Aber es ist wirklich auf Eis, ist der ist super, super geil. Und wie gesagt, der hat eine leichte Kokosnote, das heißt also auch, der passt auch zu dem Vorgetränk hier drin. Mhm. Ja, gut, das riecht jetzt noch nach dem Vorgetränk. Ja, aber auf Eis ist es. Noch ein bisschen schwenken, damit das Eis genau, ein bisschen schmelze. Noch ein bisschen da reinkommt, denn sonst ist es wahrscheinlich zu warm. Ich finde, auf Eis schmeckt er noch intensiver, also schmeckt noch schmeckt besser die Komponenten raus. Das stimmt. Das hat auf Eis nochmal so einen ganz anderen Charakter. Mhm. Also ich würde empfehlen, trink den auf Eis. Macht es, es ist wirklich, es lohnt sich bei dem. Wie gesagt, wir reden hier nicht von einem super rein, ich probiere hier irgendwie top-notch zu sein, sondern wirklich eine einfache zu trinken, eine Spirituose. Ja. Preissegment unter 20 Euro, kannst du nichts falsch machen. Und ich glaube, als Rumlikör kann der wirklich gut konkurrieren mit auch in der Kategorie, glaube ich, mit vielen, viel teureren anderen Produkten. Mhm. Ja. Ja. Soll ich mal ein bisschen Wasser trinken noch zur Neutralisierung? Ja, neutralisieren. Auch das Glas mal hier auswaschen. Oh ja, gibt mir auch noch was hinter mein Glas, damit das. So, dann kommt noch eine Spezialität. Ja, da waren wir natürlich nicht beim Stand. Das war, aber es, den haben wir kennengelernt ein Jahr früher. Und zwar auf ähnliche Weise, wie du jetzt sagst, wo du den probiert hast, weil will ich haben. Ja. Hast direkt von dort bestellt. Ja. Das war bei mir so. Und zwar Ian Burrell, der Rum Ambassador, hatte in seinem Seminar, also nicht dieses Jahr, sondern ein Jahr davor, verschiedene Rums, unter anderem den. Und den habe ich dann auch sofort bestellt, weil er mir so gut schmeckte, noch auf dem Barkonvent. Und dann habe ich einen der größten Fehler meines Lebens begangen. Zu wenig? Nicht zu wenig. Ich habe diese Flasche sofort verschenkt. Ja. Weil ich nämlich dringend ein Geschenk brauchte und das flog mir gerade so zu. Und dann habe ich ihn verschenkt. Naja, habe ich gedacht, kann man ja wieder nachbestellen. Und dann habe ich gesehen, also man muss dazu sagen, der kostete damals um die 30 Euro. Mhm. Und dann habe ich irgendwie plötzlich gesehen, den hatte ich noch auf meiner Wunschliste, ich wollte ihn ja nachbestellen, bei dem Spirituosenhändler unserer Wahl, wir wollen den Namen nicht nennen, ich sage nur Weinkostflüssig, habe ich ihn dann gesehen für einen sagenhaft günstigen Preis und habe sofort nochmal bestellt. Also jetzt, vor kurzem. Und leider auch wieder verschenkt. Ich sage, ich will den aber auch haben. Vor allen Dingen den oder diejenigen, denen ich den geschenkt hatte, die haben den gleich aufgemacht und ich habe ihn nochmal mitprobieren können. Und da habe ich erstmal gesehen, was mir entgeht. Ja. Ich sage, das muss, also da muss ich was tun. Ich will den auch. Das Böse aber war, der Händler meiner Wahl hatte ihn dann nicht mehr. Und habe ich so leicht Panik bekommen und habe das Internet abgesucht. Ja, und die Flasche, die jetzt hier steht, habe ich dann bei einem österreichischen Händler, den man auch schnell konsultiert, wenn es um Spirituosen geht, gefunden, wieder für den sagenhaft günstigen Preis, allerdings jetzt mit Versandgebühr, weil ich, gut, wenn man da viel bestellt, auch fällt die auch weg. Na, ich habe schon mal 2 Flaschen bestellt, damit ich eine habe. Ja. Die andere habe ich dir jetzt mitgebracht. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein tolles Produkt. Lass es uns probieren und dann erzähle ich da noch was dazu. Genau, es ist kein reiner Rum. So? Ist kein reiner Rum. Also, du schenkst uns keinen reinen Rum ein? Nee, aber Ian Burrell, der ja aus Jamaika ist, hat den dennoch gelobt. Also, es ist ein kubanischer Rum. Also, ich muss auch sagen, Ian Burrell hat, vielleicht noch ganz 2 Sätze noch zu Ian Burrell. Der Typ hat einfach Ahnung, das muss man wirklich sagen. Und ich finde, seine Geschmacksempfehlungen sind mit unseren sehr stark kompatibel. Mhm, das also, kommt dazu. Also wir teilen fast ausnahmslos, was er gut findet, finden wir auch gut. Und also auf ihn zu hören, ist meistens für uns zumindest kein schlechtes Zeichen. So, und jetzt muss man sagen, er ist ja Jamaikaner und hat gesagt, naja, kubanischen Rum, da muss er über seinen Schatten springen. Ja. Kann er eigentlich nicht empfehlen. Ja. Hat er noch nie. Aber hier macht er mal eine Ausnahme. Und die Ausnahme erschließt sich schon, wenn du dran riechst. Ja. Was riechst du? Lakritze. Ah, nee. Nee. Ich rieche Lakritze. Ja gut, das mag sein, aber es ist ein anderer Geschmack, anderer Geruch, den du für Lakritze hältst, wegen des Alkohols dabei. Ich kenn's. Ja, probier eventuell, dann merkst du, was es ist. Was ist das? Ja. Also der ist nicht einfach irgendwie gewürzt, sondern ist ein komplettes auch ein, wenn man so will, ein Naturprodukt. Es besteht, also er besteht aus Rum, aus Sugar Honey, so wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und 3 Produkten aus Kuba. Es sind praktisch, also mal abgesehen vom Tabak, die wichtigsten Produkte Kubas. Kokain? Nee, Kaffee. Stimmt, Kaffee ist das. Das ist das, was du vielleicht jetzt gerade hast. Kaffee. Kakao. Kakao. Genau. Und eine Paprikasorte, die auf Kuba wächst, die heißt Spanish Pepper. Okay. Das ist Paprika, eine Paprikasorte, die aber mild ist, die also auf Spanisch heißt die Ají Dulce. Okay. Ají Dulce, also wörtlich übersetzt ist das der süße Knoblauch, ist aber Paprika. Okay. So Spezialität aus Kuba und die 3 Sachen sind drin. Das, der Rum ist auch aus Kuba, also da wirklich sagen wir mal 4 kubanische Spezialitäten. Und das macht diese Besonderheit aus. Und die Farbe ist jetzt auch nicht künstlich, sondern das kommt eben daher durch Kakao und Kaffee, die mit destilliert werden, ergibt sich dann, weil es nicht vollständig, also ja, wenn es richtig destilliert ist, ist es halt klar, durchsichtig, aber sie tun dann halt von dem ursprünglichen Produkt wieder was dazu und dadurch ergibt sich die Farbe. Sie werben ja damit, dass sie extrem wenig Zuckerzusatz dazu machen. Genau. Also das schmeckt auch so überhaupt nicht süß. Also das ist eigentlich das Schöne. Ja, es schmeckt halt wirklich sehr. Ja, es schmeckt wirklich nach dem, was drin ist. Mhm. Also wirklich ein tolles Produkt. Schöne Flasche mit diesen ganz außergewöhnlichen diesen 2 Tränchen, die dann in schwarz eingelassen Black sind. Black Tears, die schwarzen Tränen. Und die sind eben auch drauf abgebildet. Mhm. Das Etikett ist auch schön, weil es so ein bisschen 3D ist, also geprägt ist. Und wie ich festgestellt habe, ist das offenbar eine Entwicklung aus Norwegen. Ja, habe ich gesehen, nämlich gerade. Ja, und das ist eigentlich auch nochmal interessant, dass eben Norweger hergehen und einen kubanischen Rum entwickeln. Und ein sehr schöner Webauftritt. Ja. Habe ich auch schon, glaube ich, eingetragen in unser Notepad. Ja. Also das ist wirklich ein tolles Produkt. Also kann man wirklich sehr gut trinken. Also mag ich sehr. Das ist auch was man Leuten schenken könnte, die jetzt sagen, gut, aromatisierter Rum ist nicht so meins. Weil die eben denken, aromatisierter Rum ist immer pappig süß. Ja. Was auch manchmal der Fall ist. Oh ja, genau. Aber dieser ist es nicht. Mhm. Das ist eigentlich ein Rum, der wirklich nach Rum schmeckt und auch herb schmeckt und ja. So. Aber hat eben diese Kaffee-Kakao-Noten da drin. Den Paprika schmecke ich jetzt nicht so raus, obwohl so eine gewisse Schärfe schon drin ist. Ja. Die kommt nicht alleine vom Alkohol. Also ich denke, das ist dann diese Paprikanote, die dabei eine Rolle spielt. Preislich? Günstig. Also ich habe, wie gesagt, Banneke 19,90. Mhm. Sonst so schon mal, also ich hatte ja dann wirklich geguckt, wo ich ihn herkriege, weil er plötzlich ausverkauft zu sein schien, was aber nicht stimmt. Der Österreicher hat ihn wohl mich geworben hat mit den zwei letzten Flaschen. In der Tat, danach war nichts mehr. Mhm. Ich habe jetzt aber gerade eben geguckt und dann gibt ihn wieder. Ich habe also, hab gerade einen Händler gefunden. Sonst 29 Euro schon mal. Mhm. Aber wie gesagt, die Händler unseres Vertrauens verkaufen ihn auch für 19,90. Ich habe hier gerade einen Lieferanten gefunden. Der behauptet, er hätte 1000 Stück lieferbar, also auf Lager. Oh. Für 19,90 Euro. Ja, das ist ein guter Preis. Also 1000 brauche ich jetzt nicht, aber ich würde den auch nochmal bestellen. Ich lasse dir mal den Link zukommen gleich mal. Ja. Kannst du vielleicht nochmal deinem Trieb freien Lauf lassen. Ja, ich kenne mehrere Leute, denen ich den schenken könnte. Ja, ich glaube auch. Ah, der typische Rumtrinker. Ja, das ist der. Trinkt den. Rumtrinker würden das empfehlen. Ja. Mhm. Ja. Weißt du noch, welcher Vortrag das war von Ian Burrell? Das war der. Das war dieser letzte Vortrag auf dem vorletzten Barkonvent. Mhm. Da hatten wir ihn ganz zum Schluss nochmal. Wir saßen da ganz hinten in der letzten Reihe, gell? Mhm. Wo dann so viele Getränke-Samples durchgingen. Wo wir gar nicht mehr wussten. Nee, da waren wir nicht in der letzten Reihe. In der letzten Reihe waren wir dieses Jahr, weil es da so voll war. Aber da waren wir nicht in der letzten Reihe. Da waren wir, glaube ich, sogar ziemlich vorne. Aber es war der letzte. Ah nee, doch, du hast recht. Wir saßen ganz hinten. Doch. Jetzt habe ich es wieder. Ja, wir saßen ganz hinten, weil es ziemlich voll war. Doch. Ja, hast du recht. Aber es war schon sehr gut. Ja. Das stimmt, ich erinnere mich wieder, ja. Hm. Also kann man wirklich schön trinken. Ja, finde ich auch. Also wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube auch. Dann sind wir für heute durch. Ich glaube es auch, ja. Ich nehme mir noch mal einen winzigen Schluck. Ich nehme mal einen kleinen Schluck noch. Ich würde sagen, dann, wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda. Wir haben noch ein paar Themen und noch ein bisschen was zu probieren. Wir haben auch noch O-Töne, ne? Ja, haben wir auch noch. Ganz viele noch. Also wie gesagt, jetzt heute sind ja dabei vom Amaro Rubino Matteo und von Bitter Truth quasi von Alex Haug die O-Töne. Und aber wir haben noch glaube ich, noch 5, 6, 7 O-Töne, die wir auch euch dann noch vorspielen. Also wir werden noch ein bisschen Barkonvent haben. Ja. Dann müssen wir nur sehen, dass wir rechtzeitig fertig werden für den Winterweine, können wir schlecht. Die Kaminweine können wir schlecht trinken, wenn es Sommer ist, oder ein Jahr später. Geht natürlich auch, weil das ja überwiegend Rotweine sind. Sind sehr lagerfähig und werden natürlich dann noch besser. Ja, wir gucken mal. Wir haben ja viele Termine, bei uns geht es ja gerade voran. Ja, denke ich auch. Ja, dann schauen wir mal. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Ja, danke auch für die Einladung. Danke für euch Zuhörer, fürs fleißige Kommentieren, Zuhören, Liken und Co. Mhm. Wenn das ist, meldet euch bei uns über die bekannten Kanäle, alle auch auf der Homepage schon mal verlinkt. Empfiehlt uns weiter, bewertet uns weiterhin und bleibt uns gewogen. Genau, bleibt uns gewogen und bis bald. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.